Ich habe jetzt auch einen Plex-Server, es kostet auch Performance und dann läuft auch noch hier die Aufnahme. Genau. Ja, so, ich hoffe, können wir mal auslegen. Der Sound wird heute besser. Genau. Wir schmeißen es wieder zu Auphonic. Letztes Mal lag es wohl wirklich daran, dass ich erst selbst was geschnitten habe und es erst dann zu Auphonic geschoben. Aber diesmal werde ich genauer aufpassen, dann kommt er dafür vielleicht erst am nächsten Tag raus. Weiß ich noch nicht genau. Und mach dafür, du mal dass die wir dieses Mal keinen Reminder über den Blog gehauen haben, sind doch einige Leute im Chat. Ja, das stimmt. Die und du zwar, wieder begrüßen darfst. Genau, begrüßen wir heute Abend Bjarne, Dr. Ringding, Erdmännchen-Team André, Gleiter 74, Grafzahl 75, Griso 1000, Hoja HH, den Interceptor natürlich, KWC Hero, Markus GT 77, den Stellinger, Südmeister, Team Maiduba und Zebra-Dompteur. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Show. Der Interceptor hat noch gar keine Links gebracht. Braucht heute ein bisschen länger. Ja. Ach, ja. Genau. Fangen wir an mit unseren Postkarten. Immerhin eine gab es diesmal. Genau. Es, also, ja. es wird langsam besser. Es ist doch der einzige, der offiziell reisen darf. Ah nee, jetzt dürfen ja wieder alle, aber zu der Zeit ist ja der einzige, der reisen darf. Der Himberger hat aus Berlin was geschrieben. Der Dauerreisende sozusagen. Genau, ganz überraschend aus dem Ostbahnhof. Das mussten wir dann per What's, wie heißt das? What drei Words feststellen. Genau. Aber wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, also wenn er da jetzt auch übernachtet im Ostbahnhof, dann mache ich mir Sorgen. Ich dachte immer, der darf wohl in Hotels schlafen. Ja, der ist ja gewechselt. Vielleicht ist er ein neuer Arbeitgeber geiziger, so keine Ahnung. Ja, das kann natürlich sein. Ich muss gerade mal gucken. Ach nee, durchstreichen wollte ich nicht, wollte das rot färben, ne? Ach, Mann. Ja. Genau. Wie heißt das eigentlich? What three words? Wahrscheinlich. Ja, ich wollte gerade mal gucken, habe ich das in den Tipps nachher? Ja, habe ich nachher in den Tipps mit drin. Genau. Kommen wir nachher noch zu? Genau, kann man gleich kurz erwähnen. Ja, können wir kurz erwähnen, genau. Wollten wir eh mit reinschmeißen. Geocachingtoolbox.com, alles zusammengeschrieben. Geocachingtoolbox, alles ein Wort.com. Da findet man unter anderem auch What three words Konvertierung. Kann man das eingeben, kriegt man ein paar Koordinaten raus. Ist ja eigentlich auch schon, ganz neu ist es ja nicht mehr. Das kennt man ja eigentlich schon. Aber diesen Konvertierer kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich habe das immer anders gelöst. Aber das ist gut, dass es einen gibt. Wieso, wie machst du das denn? Naja, meistens waren es ja so Caches, die hier in der Gegend waren, ne? Und dann habe ich dann auf der Karte geguckt und habe ich die ungefähr Koordinate gehabt und dann, ne? Habe das dann quasi mit Kollege Flop gemacht, ne? Mit Flops Karte. Ne? Ach stimmt, da kann man das auch, ja. Aber es ist halt natürlich umständlich. Also wenn du es eingibst und kriegst gleich eine Koordinate, ist natürlich perfekt. Ne? Ich habe das auch schon lange nicht mehr benutzt, muss ich sagen. Das war jetzt durch den Himberger seit langem mal wieder das erste Mal, dass ich es überhaupt mal angeguckt habe. Ist das eigentlich in anderen Ländern so, dass es dann, ich sag mal, zum Beispiel in Pakistan, dass es dann pakistanische Wörter sind? Oder steht da auch noch immer Stuhlbein, Penis, Konserve? Das ist eine gute Frage. Die werden wahrscheinlich landeseigene Wörter nehmen, oder? Was hier mit dem Chat? Warum weiß der das nicht? Warum steht das da noch nicht? Nee, keine Ahnung. Der muss doch eigentlich mal die Antwort haben, bevor ich die Frage stelle. Ja, der hat Flops Caching schon drin, immerhin. Da siehst du, das ist immer, wir dürfen nicht so viel nebenbei erwähnen. Das muss ich nachher alles in dem Artikel noch nachtragen wieder. Ach, wir dürfen jetzt nicht über Pornhub sprechen zum Beispiel. Genau. Nee, Pornhub hat er doch irgendwer anders. Nee, gehen wir ins Kommentare, dass wir das jetzt mal abhaken. Heute haben wir ja auch nicht ganz so viel. Vielleicht kommen wir heute mal tatsächlich mit 90 Minuten aus. Kommentatoren waren Maya Seal. Maya Seal? Ja. Das ist ein Fisch. Achso, Bayab Antivese, Terramat, Gleiter 74, Grisou 1000, Mika Kurt, Grafzahl 75, Egal, Ralle, Lutz, S, CC, Listel, noch ein Geoblock, Zakir, Kuno aus Grimma, H. Michel 777, Mark Nilix, Tina Doll, Bademeister und Barney. Und der Terramat, der Tetramat heißt, ne? Habe ich Terramat gesagt? Steht auch da, wo er gerade in den Chat gehüpft ist. Hier, herzlich willkommen. Du bist heute nicht mein Tag, ich merke das schon. Ja, macht nichts. Da waren auf jeden Fall viele gute Kommentare mit bei. Ja, einmal Wandernadel und Geocaching verbinden viele. Ja, das stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich so auf anderen sozialen Netzwerken unterwegs bin, dass viele tatsächlich von den Geocachern die Wandernadeln mitnehmen, ja. Ja, bietet sich eigentlich auch an, ne? Ja, ja. Ja, die Wörter belieben in Landessprache des Betrachters. Belieben oder bleiben? Bleiben, ach, hat sich verschrieben, okay. Aha, das heißt, wenn Erwecken ich jetzt in Pakistan, okay, wenn ich in Pakistan was angucke, dann ist wahrscheinlich die deutsche Sprache quasi. Ja, er hat hier gerade, das geht aber auch, nee, du kannst wohl beliebige Sprachen nehmen. Guck mal, wenn du jetzt, er hat gerade mal im Chat geschrieben, erwecken.comicfigur.enthalten und das ist dann hier irgendwie in Polen, oder was ist das? Ja. Mitten in Polen. Sieht so aus, ja. Ja, ja gut, also, aber die Polen sprechen ja viel die deutsche Sprache, weil sie unsere Autos ja auch haben, ne? Ja, stimmt, ja. Und ist das jetzt also ein schlechtes Beispiel? Nee, aber okay, das ist gut zu wissen, ja. Ohne Originalschlüssel kriegt man auch nicht so gut umgestellt, die Sprache, naja. Aber das wundert mich jetzt tatsächlich, also, dass du dann tatsächlich, kannst du ist die ganze Welt da drin? Kannst du die ganze Welt mit dieser Dreier-Kombi abdecken? Soweit ich weiß, ja. Also, ich hab's noch nicht probiert, aber, ja, doch, denke ich. Komplett weltweit, ja. Krass. Gut. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so hin. Ja gut, okay, Bock, tausende von Wörtern. Ne? Ja, sonst Volker, sonst wird's ja auch doof. Ja. Dann haben wir GC Druid, wurde insgesamt viel gelobt. Ich habe das Gefühl, dass unser Glider kriegt da, glaube ich, Prozente. Der ist lobt immer ganz vorne. Aber nein, haben auch ganz viele andere gelobt. Also GC Druid scheint nicht so schlecht zu sein. Ich habe es mal kurz angetestet. Genau wie heißt das, was du auch benutzt? CGO. CGO, genau. Kann ich mit beiden nicht. Da geht kann keine Tourenplanung machen. Das ist alles so, nee. Ja, zum mal eben, also zum eben mal cachen gehen, ist es halt gut, ne? Ja, klar. Ich bin jetzt bei Locus kleben geblieben. Okay, die Synchronisierung, die ist völlig von Arsch, die funktioniert bis jetzt nicht, aber der Rest ist schon, die haben schon tolle Karten, alles. Also, gut, die lassen sich das ja jetzt auch bezahlen, also von daher ist schon. Okay. Ja, das mal bei CGO zum Beispiel habe ich ja auch eine Offline-Karte gespeichert, ne, die halt ein bisschen besser ist, ne? Von daher, also. Ja, nee, du kriegst bei Locus kriegst du mit, ne? Mittlerweile kriegst du sogar professionelle Karten dazu für umsonst. Ja. Also das ist schon nicht schlecht. Und du hast halt eine Tourenplanung, das heißt, ich weiß so vorher, wie viele Kilometer komme ich auf zu, und die ist tatsächlich auf dem Handy echt nutzbar. Also ich kann wirklich auf dem Handy mir kurz mal eine Tour zusammenklicken und gucken. Passt das kilometermäßig oder wird das zu viel, ist das zu wenig und so? Das ist gar nicht schlecht. Also das gefällt mir gut. Na gut, ohne jetzt ins Detail weiterzugehen. YouTube-Gacher-Videos, die waren überraschend schlecht angesehen bei den meisten. Ja gut, das merkt man jetzt auch, wenn man zum Beispiel bei Facebook ein bisschen guckt. Da sind ja auch jetzt im Moment so ein paar wieder unterwegs, die da versuchen, wieder mehr zu machen. Und das jetzt, glaube ich, schon in zwei oder drei Gruppen eine Umfrage gesehen und das ganz eindeutiges Ergebnis, dass fast, also immer mehr als drei Viertel sagen, die wollen das gar nicht sehen. Ne? Ja, wegen der Spoiler und ähnlichem. Ja, und das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass das auch ein bisschen die Qualität, wie es gemacht ist, halt auch mal so ein bisschen die Frage. Ne? Ja, aber es war schon immer, ich habe das damals ja auch gemacht, hatte sogar relativ viele Zuschauer, aber das war nie so wie ein Podcast. Also irgendwie beim Cachen ist Podcast besser, da Filme, die werden alle nicht viel. Da gab es so viele, die sind alle gekommen und gegangen. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ja, es kommt immer das Argument auch mit Spoiler, aber das hast du halt, wenn du allgemein in irgendwelchen Gruppen bist, ist die Gefahr immer da, ne? Also da. Ja, ich finde das, also da, ich denke mal, wenn du keinen Spoiler sehen willst, dann guck dir den Scheiß doch nicht an und gut ist. Genau, ja, da wird dir die ganze Freude genommen. Ja, Mensch, Jungs, wenn ich mir das angucke und weiß, der Typ spoilert, ja, dann gucke ich mir das bewusst an. Da wird mir gar nichts an Freude genommen. Und wenn, dann überlass das doch bitte mir, ob ich mir die Freude nehmen lasse oder nicht. Also ist schwierig. Schreibt auch gerade, Podcast kannst du natürlich auch im Auto nebenbei hören. Das sehe ich auch so, das stimmt. Aber es wird ja, unser Podcast wird ja nicht nebenbei im Auto gehört, sondern wird hauptsächlich gehört. Ich denke auch, da muss man sich konzentrieren. Und genau. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich auch im Auto ein Video laufen lasse, weil da guckt man sowieso selten drauf. Meistens hört man eh nur zu. Ja, das stimmt. Also Weltspiegel zum Beispiel lasse ich im Auto überlaufen auf dem Handy. Dann, gut, es wurde durchaus mal verstanden, dass mit Holger, dass wir gesagt haben, okay, ich hatte ihn ja nochmal gefragt, er sagt eher kein Comeback, vielleicht überlegt er sich irgendwann nochmal anders, aber wir müssen ja für uns jetzt auch mal so ein bisschen Planung machen können, denn zu zweit, wir haben ja nicht umsonst das zu dritt aufgesetzt, also ja, Eile haben wir nicht, aber wir werden trotzdem auch mal irgendwann vielleicht nochmal drüber nachdenken, dass man doch mal wieder noch einen dritten dazu nimmt. Ja. Muss man mal sehen. Und wenn es dann wieder Holger ist, weil er sich das überlegt, ist natürlich klar, Holger, ja, gerne. Ist immer offen. Ne? Klar, gar keine Frage. Du musst ja mal so einen Zwischenstand, musst du ja mal jetzt festgehalten. Genau. Tat mir selbst in der Seele weh, aber mir war es lieber jetzt, also bevor man das so wabern lässt, dann... Dann, einige Rentner fanden das mit dem Rentner-Bashing nicht so gut. Ja gut, ich habe irgendwie geschrieben, die ganzen mit ihren Wohnklos hängen schon überall rum. Da stehe ich auch weiter zu. Ich bin selber auch bald Rentner dann. Aber ja, ist nun mal so. Und das nervt auch. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, einige sagten, merken sie gar nicht. Also hier merkst du es deutlich. Ja, der Wald ist einfach voll. Das definitiv. Wo waren wir denn? Wir waren ja am Wochenende an der Ostsee oben. Also überall die Plätze gerappelvoll, ne? Ja, also da siehst du halt ganz klar, die sind wieder heiß darauf gewesen und ich kann es auch verstehen. Ja. Wahrscheinlich gehst du in Rente, holst dir so ein fahrendes Klo und dann kannst du nicht los. Auch ja, ne? Ist ja auch realistisch. Ich meine, ganz ehrlich, wie viele Jahre hast du noch? Da kannst du den restlichen Sommer, den du noch hast, auch abzählen und jetzt ist einer schon mal komplett weg gewesen. Ja, trotzdem nerven sie mich. Also das ändert nichts daran. Genau wie ich sie vermutlich nerve, wenn ich da im Wald rumlaufe. Wobei ich die Rentner noch besser finde, als diese mit ihren Scheißkötern, von denen keiner an der Leine läuft, die alles zuscheißen. Sorry, ich weiß, das macht natürlich keiner. Also ich kenne niemanden, der mir mal gesagt hätte, er würde das nicht immer aufsammeln. Alle sammeln ihre Hundekacke immer ganz auf. Ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Ja. Jetzt habe ich mir die Hundeleute auch noch zum Feind gemacht. Genau, die haben immer alle, ich bin dabei ganz bei dir, die haben immer alle einen Kackibeutel dabei. Ja. Das ist bei uns hier so, nur hängt der an der Leine und der sieht schon mittlerweile so aus, wenn da nochmal einmal die Sonne raufscheint, dann explodiert der. Ja. Weil der in sich zerfällt, weil er nie benutzt wird. Also. Es ist wirklich, das Schlimme finde ich auch immer nicht an der Leine. Ich habe gar nichts gegen Hunde, aber die lassen die alle ohne Leine rumlaufen. Wäre auch noch nicht mal tragisch, wenn die gehorchen würden. Aber dann kommen die und wollen bei mir im Schritt riechen oder was. Die haben bei mir nichts zu suchen. Wenn ich nicht eindeutig sage, oh, netter Hund oder so, dann haben die ihren Hund bei sich zu behalten. Aber das ist in Deutschland nicht mehr üblich, scheinbar. Nee, muss ja wieder was passieren. Die Tage ist ja, glaube ich, da in, weiß nicht, um bei Zeven irgendwo ist doch ein Kampfhund auf ein Kind los und hat mir ins Gesicht gebissen. Ja. Da denke ich dann auch immer, wenn ich so einen Hund habe, den halte ich halt richtig fest. Ne? Ja, aber, also klar, das schreibe ich sofort, aber das erwarte ich selbst beim Dackel. Der hat bei mir nichts zu suchen, Punkt. Und ich werde mir demnächst, habe ich so eigentlich schon gesagt, ich werde mir so eine Tröte vom Fußball kaufen. Weißt du, packe ich mir einen Rucksack. Und wenn der nächste Köter auf mich zukommt, dann hole ich den mal kurz raus und dann wollen wir sehen, wo der bleibt, wenn ich ihn mal mit so einer Tröte von einem Meter ins Ohr blase. Du musst aber von vornherein gleich so einen Kackibeutel dabei haben, weil der wahrscheinlich sofort spontane Sprühwurst kriegt. Das stimmt auch, ja. Nee, also wie gesagt, ich liebe eigentlich Hunde. Das ist alles, das hat noch nicht mal was mit Hass auf Tiere oder zu tun, sondern auf diese Besitzer, weil die sollen einfach ihr Viehzeug bei sich behalten. Und wenn dann ein anderer sagt, oh Mensch, das ist ja ein netter Hund, dann kann man den ja, dann freuen sich alle. Aber nicht immer hinschicken und sagen, jo, so, mal gucken. Du, wir haben hier ja einen Zaun gebaut vors Haus, ne? Jetzt im Frühjahr. Ja. Und den habe ich nicht gebaut, weil ich da mal einen Zaun haben wollte. Dann waren es die Hunde hinten auf, habe ich erzählt, dass sie hier waren, hinten aufs Grundstück scheißen. So, und da hört es dann irgendwann auf, ne? So, und deswegen, das sind auch Besitzer, wo ich glaube, die scheißen dann auch neben, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, die haben den Kackibeutel nicht für den Hund dabei. Ja, ne? Genau. Na gut, jetzt haben wir von 50%, die uns lieben, nochmal 25% abgesehen. Und jetzt die letzten 25% hauen wir jetzt gleich weg. Genau, die Stempelei, die wurde dann im Großen und Ganzen auch eher kritisch gesehen, bis auf einige wenige. Wobei mir das Essen ausgefallen ist, tut mir echt leid. Also war ja auch ein paar Hörer von uns. Vielleicht waren das auch nur ehemalige Hörer, wenn ich fertig bin. Aber es tut mir leid, sich hinzustellen und zu sagen, ja, liegen hier in meinem Stempel, da müssen wir ohne ein besseres Papier nehmen, ne? Ich sag mal, ich glaube, ihr merkt es echt nicht mehr. Also da habe ich auch gedacht, da hört es dann irgendwie auf. Und ich habe die Tage jetzt erst wieder so ein Kack-Logbuch in der Hand gehabt. Da war der letzte Stempler war über eine Woche weg und das Ding war komplett feucht noch. Das ist doch einfach Kacke. Ja, ja, und da kann ich doch nicht sagen, ist der Owner schuld, wasserdichtes, wasserfestes Papier nehmen. Ich glaube, es hackt oder was. Nehmt eure Stempel und steckt euch den Hintern. Es tut mir leid, aber ihr könnt doch nicht vom Owner noch erwarten, soll er noch spezielle Größe für euch kaufen, damit ihr auch, wenn ihr einen großen Stempel habt, nicht immer gleich über 4 Einträge stempelt? Ich glaube, die haben meistens eher einen kleinen Stempel. Aber zum Locken großen. Ne? Ja. War das auch der Beitrag, wo dir gesagt wurde, sollst du dann vielleicht einfach ein anderes Hobby suchen und das mal locker sehen? Ja. Gut, zack, hier kann ich eh nicht für ernst nehmen. Also das war auch, glaube ich, der letzte Kommentar, den ich von dem nochmal überhaupt zugelassen habe. Das ist mir einfach zu blöd. Langsam, sorry, ich mag den eigentlich, aber was der ab und zu raushaut, das geht auf keine Kuhhaut. Also, nee, also mit den Stempeln, du mir leider. Ich kann sogar verstehen, dass manche sagen, ja, ist mir egal, was der sammelt, ich stempel trotzdem. Aber hört doch auf, das noch begründen zu wollen, dass der Owner schuld ist, weil er das falsche Logbuchpapier benutzt. Also, das ist dann langsam, ich frage mich, ist denn wirklich jeder Anstand und jeder Charakter? Ja, aber ich glaube, aber es sind die wirklich, die dann irgendwie wahrscheinlich auch einen TB-Code auf dem Stempel drauf haben, weil du hast ja auch gemerkt, ganz klar, die meisten, also ich habe ja zum Beispiel auch einen Stempel, aber ich nutze den eigentlich mittlerweile so selten. Und die meisten haben auch gesagt, wenn sie merken, dass das Logbuch nicht passt, dann nehmen sie halt einen Kugelschreiber oder einen Bleistift. Ja, eben, das ist ja auch schnell gemacht. Ich habe mittlerweile, brauche ich länger, diesen scheiß Stempel rauszusuchen und zu gucken, ist er jetzt links oder rechts rum. Ja. Ich will ja nicht über Kopf stempeln, da bin ich mit dem Kuli, selbst bei meinem langen Namen, bin ich schneller. Ne? Also, nicht, dass das reichen würde, dann kam noch ein Kommentar, dass die Überschrift Stempelterroristen zu unangemessen wäre, weil das ja dem Terrorismus nicht gerecht werden würde. Das heißt, so nach dem Motto, es gibt Menschen, die sind schon mal vom Terrorismus betroffen worden und die müssen jetzt diese Überschrift lesen. Ja. Ich habe lange überlegt, ich musste einen Tag Zeit nehmen, bevor ich da richtig was drunter geschrieben habe, ehrlich, sonst hätte ich, glaube ich, also sorry. Manche Menschen möchten alles politisch korrekt haben. Will ich gar nicht verurteilen. Hört einfach andere Podcasts. Bei uns seid ihr falsch. Punkt. Ich habe da auf den Kommentar, ich habe dann auch gedacht, im Endeffekt hat er aber noch nicht verstanden, was wir für ein Podcast oder Blog sind. Ja, also wir werden weiter Worte wie Terrorismus, Negerkuss, Jägerschnitzel und was weiß ich nicht noch alles benutzen. Ich werde auch weiter Schwuchtel sagen, weil mein Gott, das war nun mal in meiner Jugend, das Wort, das hängt immer noch im Kopf fest und das hat auch noch immer was mit irgendwelchen Verurteilungen zu tun. Das ist irgendwie, das ist wie Hamburg Spacken, sagt man auch. Ja, ja. Das ist einfach so ein Begriff, mein Gott. Also, und wer jetzt wirklich ganz viel Wert auf ganz saubere Sprache legt, der ist hier falsch. Ja, der kann zu Podcasts gehen, wo dann auch die HörerInnen begrüßt werden. Ne? Genau, wo noch Sternchen mitgesprochen. Hörer, HörerInnen und Höreresse. Immer in die Fresse. Nee, also tut mir leid, also wir werden weiter von Terrorismus und Ähnlichem sprechen und auch mit Hörerinnen und Hörereien und Kescherinnen und Keschereien. Machen wir nicht. Dann war als letztes Jägerschnitzel, Zigeunerschnitzel, stimmt. Mika, danke, dass du mich verbesserst. Mensch, ja. Aber Jägerschnitzel ist da einig. Irgendeiner wird das auch das noch verurteilen, weil er meint, ich würde jetzt die Jäger im Wald jagen. Also, ja, nicht, dass du noch Kinderschokolade magst, ne? Das stimmt. Ah, Kinderriegel. Das ist doch viel schlimmer. Und das letzte war, die meisten sind gegen Nägel im Baum. Ich habe ja jetzt endlich mal diesen Artikel geschrieben, bevor das bei uns auf dem Monitor wirklich festklebt, habe ich es jetzt mal verschriftlicht. Und die meisten sind gegen Nägel im Baum. Ich eigentlich auch. Ich glaube, da warst du eigentlich auch eher gegen, ne? Ja, ja. Mich stört da auch eigentlich gar nicht der Nagel im Baum oder vielmehr das Nicht-Nagel im Baum oder, sondern wie man damit umgeht. Wenn man dann irgendwo irgendeinen Cache mit dem Nagel im Baum findet, dann ist das kein Grund für ein NA und auch nicht für restloses Ausgeraste. Wenn das nämlich der Baum des Owners ist, ja, dann geht euch das ein Scheißdreck an. Oder wenn das hier bei uns ein Baum, bei mir um die Ecke ist, den Bauern kenne ich seit 40 Jahren. Der fragt mich, ob ich noch ganz dicht bin, wenn ich da anfange, Strapse rumzuwickeln. Ja. Die macht er ab und haut da einen Nagel rein, damit das besser hält. Also ja, gegen Nägel im Baum würde ich unterschreiben. Nein, man muss nicht sofort rumpöbeln, wenn das doch mal irgendwann einer macht. Mir fällt gerade auf, sag mal, wird der Chat immer mehr? Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, sind das Corona-Reste jetzt langsam? Oder ich muss mal eben zählen. Ja, 9, 12, 15, 18, 21... 23? Alter, ich habe schon gesehen, unsere Folgen werden auch immer mehr gehört. Langsam macht mir das Angst hier. Wären wir noch beliebt? Wahrscheinlich, weil wir Terroristen loben. Ne? Ja, vielleicht haben wir in der nächsten Folge auch nur noch die Hälfte, weil wir jetzt haben wir die Hundeleute verscheucht. Jetzt haben wir auch noch Jägerschnitzel. Bauernsalat, das auch genau. Das darf auch nicht. Babypuder. Ach, der Chat bringt sich auch gerade hin. Und ihr macht das noch schriftlich. Die können auch noch belangen später. Pass mal auf da. Ja. Aber ich fand auf jeden Fall, nochmal zu den Nägeln im Baum, fand ich tatsächlich gut, dass so ein paar Links drin waren, wo auch mal gezeigt wird, dass zum Beispiel Alunägel keine Probleme machen, etc. Ja. Und wie die Landesforsten drüber denken und so. Also von daher, ich sag mal, man muss das auch manchmal abwägen. Also mitten im Wald, wo du nicht weißt, wem gehört der Wald eigentlich, und wenn das eine Buche ist, wo du mit dem Arm nicht mehr rumkommst, dann kannst du auch davon ausgehen, dass aus der Buche vielleicht immer ein Schrank gemacht wird. Ja. Da würde ich es mir halt überlegen, wenn ich da aber so eine verkrüppelte Birke am Wegesrand sehe, ne? Gerade Birke. Da kannst du auch eine 120er Schraube quer durchhauen, ne? Das ist dann scheißegal, ne? Ja, vor allen Dingen auch, wenn ich das, also ich hatte ja nur ein paar rausgesucht von diesen Artikeln. Wenn ich das so richtig lese, ja, dieses Sägewerkproblem gibt es sicherlich, aber wenn ich das so richtig gelesen habe, also wirklich professionelles Sägewerk scheint da mittlerweile auch tatsächlich ja Geräte zu haben, um das festzustellen, also Metallsuchgeräte. Ja, das zum einen, und ich sag mal, wenn du jetzt nicht so eine 8 oder 10 Millimeter Schlossschraube mit einem Sechskantkopf durchziehst, dann lächelt da, glaube ich, auch die Säge relativ müde über das bisschen Stahl, was da drin ist. Ne? Da war ich sowieso fasziniert. Da in manchen Wäldern haben sie ja geschrieben, die Nägel sind denen scheißegal, da sind so viele Granatsplitter in den Bäumen vom Krieg noch. Das war ja faszinierend, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass da ja auch noch solche Reste drin sind. Ja, ich denke auch eher tatsächlich sind so ein Problem, was auf dem einen Bild auch war, wenn du halt so ein Stück altes Schlagbaum oder Geländer hast, was dann komplett im Baum verschwunden ist irgendwann und siehst es gar nicht. Ich denke mal, das tut doch ein bisschen mehr weh, wenn es nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich weiß auch immer nicht, es heißt dann ja, nee, lieber anders befestigen, und dann denke ich mal, ja, wie denn? Mit einem Gummiband? Sorry mal, wenn das in der Sonne und Regen ist, wie lange soll das halten? Und dann gibt's noch Kabelstrapse. Ja. Genauso geil. Die schneiden nicht in den Baum rein, ne? Nee, wenn du den Cache dann, wenn der relativ selten gesucht wird und der hängt dann irgendwie 6 Jahre, dann kannst du ja das auch vergessen, ne? Also. Und vor allen Dingen, irgendwann reißt das dann, macht den Baum vielleicht noch nicht mal kaputt, sondern reißt ja wirklich, weil wenn er wächst, ne, falls das passieren sollte, ja, dann liegt da wieder die Kunststoffscheiße im Wald rum. Das ist doch auch nicht besser. Also ich fand die Ersatzlösung, alle, die da so genannt wurden, auch schwierig. Also, es gibt ja so sehr sehr große, die größten Blogger eigentlich in der Szene, vielleicht sollte man was mit Hanf machen. Hanfseil. Kann man dann auch rauchen, das wird gefunden als Belohnung. Was versteht man denn unter Lochband genau? Was meint er da? Lochband ist doch dieses Alu-Lochband, oder? Ja, aber das muss ich doch auch irgendwie befestigt zusammen. Achso, ja, das gibt ja auch überhaupt nicht nach. Da kannst du ja auch den auch mit drosseln. Ja, da hast du das gleiche Problem. Und Siemens Lufthaken? Was soll denn das sein? Kennst du keinen Siemens Lufthaken? Nee. Da werden ganz oft Sachen auf der Baustelle mit aufgehängt, wenn irgendwas fehlt. Sagt mir gar nichts. Ah, sowas hier. Das scheint mir aber auch ein bisschen Metall zu sein. Also so richtig, ja. Ja, aber das Lochband gibt ja auch überhaupt nicht nach, weil das wird doch eigentlich dann immer irgendwie wirklich fixiert. Ja, steht, das ist ein Witz. Ja, das ist immer schwierig zu erkennen im Internet, wenn man Witze macht. Ich kann auch immer ernst gemeint sein. In diesem Podcast macht man keine Witze, wir sind ein ernstes Format. Ja, ne? Absolut. Weiter bitte. Na gut, also eine richtige Lösung fand ich da auch noch nicht. Aber gegen Nägel im Baum würde ich auch unterschreiben. Dann haben wir dieses Thema endlich mal abgehakt bei uns hier. Das genau, immer wer das jetzt noch nicht kapiert hatte, wir hatten seit ich glaube, es ist jetzt anderthalb Jahren, seit September 19, hatten wir dieses Thema draufstehen, haben gesagt, das machen wir das nächste Mal. Genau. Und das war halt das Thema, sind Nägel im Baum nun gut oder nicht? Ne? Genau, und wir haben gedacht, bevor wir das jetzt beitreten, habe ich es einfach mal irgendwann gesagt, scheißegal, jetzt mache ich mal einen Text vorne und fertig ist das. Ja. Wir haben ja immer noch ein Thema, das wird der nächste Running Gag wahrscheinlich, ne? Was immer ganz schön steht. Ja, das stimmt. Also schieben wir noch ein bisschen vor uns hin. Genau. Aber wenn da noch einer noch mal gute Vorschläge hat, können wir nächstes Mal vielleicht noch mal durchgehen. Aber also kommt mir nicht mit irgendwie Kabelstrapsen und so. Das hält doch auch alles nichts. Das ist doch auch irgendwie Gurkenkram. Manche nehmen aber dieses komische, das sieht ja aus wie so ein, tatsächlich wie so eine Art Gummi, so etwas dicker, wie so eine Art so ein Draht, ne? So ein gummiummantelter Draht, der so ein bisschen elastisch ist oder so. Aber, wie ist denn auch Draht elastisch? Nein, das sieht aus wie so ein Draht. Ach so. So ein gummiummantelter Draht, aber es ist halt elastisch. So eine Art relativ, festes Gummi. Da frage ich mich aber auch immer, wie lange soll das denn halten? Kann ja auch nicht für ewig sein. Das kannst du ja nur machen, wenn das zumindest mal im Schatten ist. Und dann leg doch mal ein normales Gummiband in die Sonne. Da kannst du doch nach 2 Wochen, ist das zerbröselt. Also. Ich glaube, deswegen ist dieses Zeug, was ich da meine, ist tatsächlich so ein bisschen so ummantelt, damit das UV-Schutz hat. Ah, okay. Dann aber wie gesagt, das ist, weiß ich nicht. Ich glaub, was kostet das? Kostet 200 Euro im Meter? Ja, im Moment wahrscheinlich 300 Euro, weil ja alle sowas haben wollen. Das ist ja billiger, wenn ich dann Gummibaum irgendwo... Das ist die Lösung, genau. Gummibaum. Gummi hält 5 Minuten bei starker Reibung. Ja. So als wenn Kleider das nur wüsste. Ich wollte sagen, wann hast du mal 5 Minuten starke Reibung? Ja, doch, er hat ein Kind, also. Wenn ich das jetzt so lese, frage ich mich, ob es ein Wunschkind ist. Zwei Kinder. Wunschkinder oder versehen. Ja, gut, kommen wir nochmal zu einer eigenen Sache. Wir hatten das ja schon mal schriftlich, glaube ich, gemacht. Angesprochen hatten wir es ja noch nicht so richtig. Gastautoren. Also wir wären immer noch ganz froh, wenn auch mal Gastautoren Lust hätten, bei uns was zu schreiben. Ja. Muss auch nicht nach unserer Meinung sein. Also natürlich gucken wir uns 1-2 Artikel mal an, ob die zu uns passen. Aber insgesamt muss nicht unsere Meinung vertreten, sondern wirklich, wie ich das mal sagen, ich habe immer keinen Bock mehr auf diese ganzen Influencer und was sie alle heißen, ne? Und wer Bock hat, mal selbst was verkünden zu wollen, der soll sich nicht auf solche beknackten Influencer geben müssen, sondern der kann zu uns kommen. Kann einen Artikel schreiben, den veröffentlichen wir auf dem Blog, der hat so wenig Reichweite jetzt auch nicht, und dann kann er seine Meinung da auch mal kundtun. Genau. Nichts Beleidigendes. Genau, nichts Beleidigendes, und es sollte so ein bisschen was mit Geocaching, Wandern, Outdoor halt zu tun haben, ne? Genau. So, und wobei, Kleiner schreibt gerade, Gastbeitrag stempeln ist geil. Und selbst den würde ich problemlos aufnehmen, weil dann kann man nächstes Mal drüber reden. Das ist letztendlich tatsächlich auch Content für uns, gar keine Frage, klar, wenn wir es benutzen. Nein. Ich lese gerade, ist es eigentlich Absicht, dass auf dem Blog der Counter vom Podcast nicht mehr aktualisiert? Nein, ganz bestimmt nicht. Du meinst auch nicht den Counter, du meinst vermutlich den Countdown. Ja. Den habe ich letztes Mal vergessen. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Normal habe ich das immer gemacht. Dann habe ich es wirklich vergessen. Moment, muss ich mal aufschreiben. Siehst du, Countdown ist doch gleich ein guter Titel. Genau. Wie gesagt, Gastautoren hätten wir schon Lust zu. Wenn da einer mal was schreiben möchte, gerne Bescheid sagen, probieren wir mal aus, ob wir gut zueinander passen. Das ist auch nicht verpflichtend, dass es dann heißt, du musst dann alle 4 Wochen einen Beitrag schreiben oder so. Nee, überhaupt nicht. Wir können auch gerne wechselnde Autoren haben. Es wird ja sowieso von uns veröffentlicht, dass wir gucken ja mal vorher drüber. Und wenn es dann nicht passt, dann sagt man auch, du willst mal ein bisschen überarbeiten oder so. Aber ansonsten... Also eigentlich geht es wirklich darum, den Leuten mal eine Möglichkeit zu geben, die jetzt keinen Bock haben, extra einen Podcast auf dem Blog aufzumachen, sondern mal einmal irgendwie im Jahr da mal ihre Meinung auch mal kundtun wollen, denen eine Möglichkeit zu geben, eine einfache. Ja, genau. Denn uns fällt auch nicht immer was auf, wenn wir cachen gehen, was mal wieder ein Beitrag wert ist oder so. Gerade sowas zum Beispiel, Erfahrungsbericht, die Cache-Runde oder so, das wäre immer cool. Cache-Runden sind immer gut. Ja. Wir sind ja immer hier so sehr, sehr nördlich regional, doch dann sind wir eingeschränkt, sein wir sind im Urlaub. Wenn jetzt einer aus Süddeutschland oder aus Österreich, Schweiz, wer auch immer, eine schöne Runde mal gemacht hat, dann einfach mal was schreiben oder sich melden und sagen, Mensch, ich würde was schreiben darüber und dann mach's einfach. Ne? Im Prinzip machen wir jetzt die Influencer der Herzen. Das heißt, wir stellen euch das, was die alle Arschgeigen da immer machen, und die wollen dann immer umsonst auf euer Event und alles. Bei uns kriegt ihr dann alles umsonst. Genau, und da kann man auch mal gerne im Satz erwähnen, dass einem das auf den Sack geht. Das ist bei uns nicht schlimm. Ne? Genau. Sowas genauso können wir nicht streichen. Ne? Genauso wie Tests und Events. Wer mal was getestet haben möchte, haben wir uns jetzt entschlossen, machen wir auch. Ja. Da machen wir es aber so, es geht im letztendlich darum, diesen ganzen komischen Influencern, die da Kohle mitverdienen wollen, mal den Wasser abzugraben. Weil ich finde das elendig einfach. Ich finde, beim Cachen hat das alles nichts zu suchen. Da gab es so viele, die sind gekommen und gegangen. Vielleicht kriegt man es mal hin, dass man die gar nicht erstmal kommen sieht. Also wer was getestet haben möchte, machen wir gerne. Würde dann so ablaufen, dass man uns das zuschickt, was immer getestet werden soll. Und wir würden es auch eher nicht behalten, weil dann ist man wieder doch beeinflusst, sondern dann verlosen wir das auf dem nächsten Event oder sonst irgendwas. Es sei denn, es ist so wertvoll, dass der Betester das zurückhaben möchte. Dann kriegt das gibt es natürlich zurück. Ne? Aber ansonsten würden wir es, wie gesagt, dann einfach auf dem Event raushauen. Genau. Alter Tradition. Und letztendlich auch noch Events, wer ein Event mal einfach bekannt machen will, kann er auch über uns tun. Genau. Ja. Die Mystery-Geschichte hatten wir eingebaut, habe ich jetzt in die Seitenleiste vom Blog gepackt. Wer also tatsächlich uns bei Mystery mal wieder Datenspenden geben will, wir haben jetzt beide eine Liste, ich habe glaube ich 3 und du hast 13 im Moment da drauf oder so. Ja, ich würde mal, ich würde da nicht zu viel raufhauen. Genau. Weil und wenn die abgearbeitet sind, wird die wahrscheinlich immer wieder mal bestückt. Ja. Und noch einiges, was ich da, ja, was mich nervt. Ne? Wenn die ersten Datenspenden waren derart groß, also das ist wirklich nett, aber jetzt habe ich praktisch 600 offene Mysteries, die ich irgendwie schnell machen muss, bevor sie sich wieder ändern. Das ist wirklich nett und das ist auch toll. Also für mich ist das klasse, weil ich musste viel weniger fahren in letzter Zeit. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht. Wir wollen den Leuten eine Möglichkeit geben, uns auch mal was Gutes zu tun. Geld wollen wir nicht haben. Pakete war auch irgendwie immer ein bisschen, weiß ich auch nicht. Das ist auch so aufwendig immer gleich. Genau, also diese Datenspenden sind immer ganz nett. Das ist ja schön. So, und wo wir bei Events gerade auch sind, manche haben ja von euch auch mal die letzten Jahre was für uns gespendet, in Form von Abonnements hier, wie heißt es noch hier bei Abonnements? Ja, hier, wo haben wir denn am Anfang für immer Spenden für bekommen? Für uns hier, gar nichts. Nee, hier für Iphonic? Ach, Auphonic, ja. Genau, ne, okay. Solche Geschichten. Ja. Wir haben ja gesagt, lass das mal erstmal. Wir werden ja aller Voraussicht nach, ich sag mal, zum Spätsommer mal wieder ein Event machen können. Ja. Das ist zumindest in Planung. Da haue ich auch schon mal das Datum raus. Das soll der 11.9. sein. Ja. Wie immer auf dem Berg der Berge. Und wer uns da mal wieder was zukommen lassen möchte, da würde ich mich sagen, wir werden mal so eine kleine Liste aufsetzen. Und dann könnt ihr uns eine Spende für die Tombola Ja, das stimmt, als Preis dann für die Tombola. Genau, dann machen wir eine kleine Liste von Amazon oder was auch immer, irgendein Anbieter, den jeder kennt quasi. Und ja, da würden wir es einfach reinsetzen und dann, wer dann sich berufen fühlt, da mal was zu spenden, ja, dann genau, ist das für unsere Hörer. Ja, ne? Das ist gut, weil auf Phonic, da kommen wir die nächsten 30 Jahre jetzt noch mit aus. Ja, genau. Sag mal, ich sehe gerade, es gibt tatsächlich einen Anbieter hier für den Siemens Lufthaken. Ja. Heimwerkerbedarf. 1,2 Millionen Euro. Nee, 1,2 Milliarden Euro. Ja, aber das ist bestimmt so ein, also ich sag mal, der Onkel Tesla wird den einen oder anderen Lufthaken noch brauchen in Brandenburg, wenn er schnell genug fertig sein will. Ne? Ich klick das, der doch eben, das Geld. Ne? Ich klicke das mal eben in den Warenkorb. Immerhin ist dann die Lieferung scheinbar umsonst. Nicht aufs Falsche klicken, ne? Nicht auf PayPal. Nee, ich bin ja nicht angemeldet, Gott sei Dank. Ja, und deine Liste, können wir einmal aber auch hier dazu sagen, ist BM9M7VX, ne? Ja. Genau, BM9M7VX. Ja, also das sind dann jetzt wirklich so Reste, die wir dann jetzt offen haben und die wir ab und zu mal ergänzen. Wer sich dann da berufen fühlt, gerne. Wer nicht, ist auch egal. Also das ist nichts, was sein müsste. Genau. Ich hatte schon drunter geschrieben im Blog auch, unsere beiden Listen, und da drunter steht dann, und für die sich jetzt so sehr ärgern, dass wir da überall die Koordinaten abgreifen, ne, nicht ärgern. Wir gehen da manchmal einfach den Arsch beißen. Ein Event haben wir auch schon, das wir dann bewerben dürfen. Wie überraschend, von Mika. Das Rätsel-Event. Das ist, was ist das? Ein D5 und T3,5? Da wird doch genauso beschissen wie bei Groundspeak. Ich muss jetzt mal, diese Open Caching-Seite, wo ist denn hier die DT-Wertung wieder hier? Oben links ist sie gleich da, neben dem Icon. Ach da, ja, jetzt, ja. Das heißt, One and Only OC Rätsel-Event jeden Donnerstag. Wer jetzt gleich eine Herzattacke kriegt, ja, es ist OC, macht aber nichts, weil da werden Vorschläge gemacht, welche Rätsel man löst. Und da werden auch Groundspeak-Rätsel gelöst. Also von daher, und ich glaube, die haben jetzt auch schon einige davon hinter sich und die sind auch ganz froh, wenn sie mal neue Vorschläge kriegen. Und ja, wer wirklich Rätsel gerne mit anderen löst, ich glaube, was Besseres als das wirst du nicht finden. Zum einen das, und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da jetzt auch falsch, aber ich sag mal, wenn man an so einem Event teilnimmt, wird man bestimmt auch viel lernen darüber, wie man Rätsel löst. Ja, eben. Ne? Ja. Also von daher, es wird virtuell, muss man mal dazu sagen. Ne? Also es ist ein virtuelles Event, ist immer auf dem Donnerstag, Beginn 19 Uhr und Ende frühestens um 23 Uhr. Frühestens, weil eigentlich geht der Mika, nachdem er bei uns hier uns besucht, auf dem Donnerstag einmal im Monat danach noch rüber, weil da meistens noch was los ist. Randgruppenfärbung ist auch gut, schreibt der Chat gerade. Jein, gebe ich dir im Prinzip sogar recht, C-Wadopteur, aber das ist ja wirklich auch für Groundspeak-Leute interessant. Ja, wenn die da, siehst ja selber, Mika schreibt ja gerade, die machen gerade ein GC-Rätsel. Das ist ja was, was Groundspeak tatsächlich gar nicht anbietet. Also das muss man ihnen dann auch mal schon mal lassen. Das ist für Leute, die ja Bock da. Also das kann ich mir tatsächlich, ich bin jetzt absoluter Rätselhasser, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man Bock hat, sowas zu lösen, dass das in der Gruppe und dann auch noch, also agil, also live, dass das durchaus Spaß macht. Ja, das glaube ich. Und das wird auch mehr bringen, als wenn man zu Hause da alleine dran sitzt, auf irgendeinem Ast sich verhästelt hat gar nicht weiß, gehe ich den jetzt zurück oder bin ich richtig? Und es ist manchmal ganz gut, wenn man mal zwei, drei andere Stimmen hört. Ich glaube, das ist zielführender als zu Hause sitzen und alleine machen. Ne? Es ist, wollen wir dazu sagen, OC16B13, also OC16B13, verlinken wir natürlich auch. Da könnt ihr mal gucken. Ihr seht also, es hat schon wenigstens geholfen. Mika war, hat das leicht genutzt und hat gesagt, hier, ich habe ein Event, das könnt ihr mal. Ja, und der Mika schreibt auch gerade in den Chat nochmal, er selbst war auch Rätselhasser, aber in der Gruppe macht es richtig Spaß. Ich glaube das tatsächlich, also von daher, wer sich da mal ein bisschen berufen fühlt, da mal reinzuschnuppern. Und wenn man nur reinschnuppert und man nächstes Mal sagt, nee, ist vielleicht doch nicht meins, aber ich glaube, man sollte es einfach mal versuchen. Ja, ne? Das würde ich auch sagen. So. Jetzt haben wir dieses Vorspiel sozusagen schon mal rum. Das ging auch wieder schnell. Ne? Ja, wie gesagt, wir haben heute auch gar nicht mal so viel. Vielleicht schaffen wir wirklich mal einen kürzeren Podcast. Man soll nie aufgeben. Aber ich muss mir unbedingt mal einen kabellosen Headset kaufen. So. Ja, meiner ist lang genug hier. Ne? Ja, aber es hängt immer an mich rum. Wem sagst du das? Ne? Ja. Beim Bürostuhlfahren immer aufpassen, dass die Schlange nicht tot ist. Ne? Ja, es tut auch ziemlich weh. Dann. Ja, naja, am gewissen Alter ist es dann einfach. Ja. GPS-Station. Haben wir zurückgemeldet bekommen. Ich habe jetzt gesagt, die wir letztes Mal empfohlen haben, sind die aber gar nicht. Sondern es gibt die Seite www.gps-station.net. Und auch die reparieren, und ich möchte mein Garmin optimieren, gibt's auch, habe ich gerade gesehen. Die reparieren zumindest schon mal Garmins. Und wie ich gerade sehe, optimieren die das auch. Ich weiß aber nicht, was. Garmin Sumo, ach so, das ist aber nur, ja, das Optimieren bezieht, nee, Garmin Montana. Und was optimieren die da dran? Wir haben jetzt hier ein Garmin 6XXX. Gesamtoptimierung. Also noch einmal reparieren sie, ne? Das geht um die Knöpfe. Das hatten wir ja letztes Mal auch so einen, der das angeboten hat, dass er dir entweder ein Reparaturset schickt oder es für dich komplett repariert. Und hier steht was um Gesamtoptimierung. Ja, auch der Starttaste, Versiegelung des Touchscreen-Randes. Wieso, was ist denn damit? Ist das nicht? Ach doch, da waren immer so Keksreste drin, das stimmt. Verstärkungsfestigkeit, Rom, Rammspalt, das ist ja mal cool. Prüfung und Polieren der Kontaktleiste. Also die bearbeiten das Ding, aber ist ja auch. Ja, cool. Die machen eine Komplettsanierung auch, ne? Also ja. Unabhängig mit, ob du nur Schäden hast oder nicht, kannst du es quasi zum Saubermachen hinschicken. Ne? Ja, guck mal, oben drüber steht auch Motorcyclist Support. Das ist natürlich nochmal eine andere Anwendung. Da kriegt er schon ganz gut Druck drauf. Ja, das kann ich verstehen. Ah ja, Versiegelung des Touchscreen-Randes, damit folgende Schwachstelle verstärkt. Die Schwachstelle verstärkt ist ein bisschen unglücklich formuliert, aber im Laufe der Zeit im Outdoor-Bereich sammelt sich zwischen dem Gehäuse und dem Touchscreen-Rand Sand und Staub, das stimmt, welcher eine fehlerhafte Funktion des Touchscreens erzeugt. Das Endergebnis für das Gerät ist ein Wasserschaden, da die Displaydichtung gegen Wasser und Staub mit der Zeit aufgibt. Ah, okay. Cool, ja. Das Gerät wird von der Firma GPS-Station verstärkt gegen Vibrationen. Oh ja, das kann ich mir beim Motorrad vorstellen, dass das sonst ein Problem macht. Ah, ganz cool. Auf jeden Fall kann man da auch reparieren lassen. Genau, wir haben das zugeschickt bekommen als Empfehlung, weil das wohl gut funktioniert. Und das sah sehr sauber aus, was er da wieder gekriegt hat. Hat er eigentlich auch eine Rechnung dabei gehabt, ja, ne? Ja, irgendwie war eine Rechnung dabei, aber die kann man nicht lesen, die war so unscharf. Ja, aber vielleicht kann man die deshalb nicht lesen, weil die Summe auch so klein war. Ja, ich glaube, ich hatte noch irgendwo geguckt. Ich glaube, so groß war die nicht. Das war sehr überschaubar. Und es ging halt flott, ne? Er sagte, also innerhalb von 8 Tagen war das zurück. Ja, also wer sowas sucht, ne, nicht nur den wir letztes Mal empfohlen haben, sondern es gibt auch noch gps-station. Was war das? gps-station.net war das, ne? Net. Genau. Verlinken wir natürlich auch, keine Frage. Oh, da steht doch gerade, 59 Euro. Ja, das ist aber, finde ich, wieso? Dafür, was da kaputt war, da war Display kaputt, Knopf kaputt, ne? Fällt dir mal auf, dass der Interceptor den Preis kennt von Kai? Das gibt mir jetzt langsam, ne? Interceptor, wie ist denn der Kontostand von Kai? Ja, das ist auch gut. Frische Akkus rein. Ja, ja, aber nur, wenn du die mitschickst, sonst nicht. Gut. Ja, Odo Miniko sagt, das ist teuer. Naja, aber ich sag mal, wenn du jetzt ein 10 Jahre altes Garmin hast und musst das ersetzen gegen ein neues, und wo du aber sagst, das reicht mir eigentlich, das ist nur leider das Display kaputt, würde ich mal sagen. Nee, er hat nicht geschrieben teuer, er hat geschrieben, es ist teurer. Ach, teurer, ah, oh, ja, Entschuldigung, ist das Alter, ne? Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, muss ich sowieso für sich selbst entscheiden, also bei mir waren die eigentlich nie so kaputt, glaube ich. Nee, eigentlich haben sie immer noch irgendwie funktioniert. Bei mir sind sie immer rechtzeitig ins Archiv gewandert, weil ich sie gar nicht mehr nutze. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe verkauft dann und neues gekauft. Ich hab tatsächlich mein Garmin, das liegt jetzt, glaube ich, oben in meiner Kiste, wo so, ich sag mal, so TBs und Coins, die ich nicht aktiviere, drin liegen. Ja. Und ich glaube, ich habe das Garmin gefühlt seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr angehabt. Weil ich da, das bin Handy. Da bin ich neuer. Ich habe hier eins immer noch, ein GPS 62 im Schrank liegen. Das mache ich alle Vierteljahr mal an, um zu gucken, ob neue Firmware gibt. Mhm. Ansonsten benutze ich das auch nicht. Das ist wirklich gedacht für, wenn wir nochmal sowas wie Nothing But Stones oder so machen. Ja, für Mehrtagestouren oder wirklich Touren in der Wildnis würde ich auch immer definitiv sowas nehmen, nicht das Handy. Nee, in der Wildnis nicht mal. Also muss ich ehrlich sagen, da haben wir letztes Mal auch bei Nothing But Stones sowas Handy benutzt. Aber für die Zeit ist entscheidend. Also ja, als Backup. Quasi, ja, mit den großen Akkus hält zwar ein Handy mittlerweile lang, das ist gar nicht mal das Problem. Nur wenn er dann alle ist, der Akku, dann wird es problematisch. Dann habe ich ganz gerne ein Gerät, das AA-Batterien benutzt. Das ist dann schon cooler. Mhm. Oh. Ja, genau. Bei mir ist es der Fahrradcomputer mit Navi draus geworden. Was ist der Fahrradcomputer mit Navi draus geworden? Das haben wir mittlerweile auch einige, dass die halt das Garmin austauschen und dann halt sowas. Ja, okay. Mittlerweile gibt es ja schon mehr Geräte, die halt mit GPS und so laufen. Ne? Ja. Na guti, machen wir weiter. Das neue GC. Manches ist mir nicht so nachvollziehbar, muss ja auch nicht, ich verdiene da nichts mit. Das neue Geocaching-Magazin, also das Rucksack-Abenteuer. Genau. Rucksack-Abenteuer. Die veröffentlichen jetzt die Artikel, die in der Zeitung waren, im Blog. Also ganz normal, kostenfrei. Das finde ich schräg. Also geht nur mir das so? Nee, ich hab ehrlich gesagt, als ich das dann in den verschiedenen Kanälen gesehen habe, habe ich gedacht, ja, 2 Wochen vorher haue ich ein Abo raus. Ja. Sag, wir machen jetzt ein Abo und dann stelle ich kurze Zeit später fest, wenn ich lange genug warte, kann ich es aber auch irgendwie umsonst bei Facebook lesen oder auf dem Blog oder so. Ja, das ist so, wo ich sage, also ob das jetzt eine gute Idee ist, Leute, weiß ich nicht. Nicht wirklich, ne? Nee, finde ich, vielleicht hauen sie auch nicht das ganze Magazin raus, ne? Also nicht jeden Artikel. Ja. Aber das würde ich mir echt überlegen. Ja, also, das fand ich auch irgendwie nicht so. Also ich hab jetzt tatsächlich das Abo abgeschlossen. Hm? Was ich sehr gut fand, ist, dass es eins ist, das sich nicht verlängert. Also kriegst du 4 Ausgaben, fertig. Das mag ich schon mal sehr. Und ja, gucke ich mir mal an. Also Graf Zahl schreibt auch gerade, dann brauche ich kein Abo. Das ist schräg. Ja, sehe ich auch so. Aber ich habe das Abo ehrlich gesagt schon deswegen abgeschlossen, weil ich das für den Blog hier, für den Podcast hier verfolgen möchte. Ne? Und das ist wirklich der Hauptgrund. Und das waren genau das Abonnement, 4 Ausgaben, 27 Euro inklusive 3-mal Versand, zuzüglich 1,55 Versand, was ich auch irgendwie, also weiß ich auch nicht, das ist alles, so Marketing ist jetzt nicht das allererste, was sie ganz vorne können. Nein, da stecken sie halt in vielen Bereichen auch noch in den Kinderschuhen. Ne? Ja. Deswegen denke ich mal, sollten sie das hier als positive Kritik aufnehmen und sagen, Mensch, denk mal drüber nach. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich lange gezögert und habe gedacht, na, bestellst die 2. Ausgabe, aber das werde ich machen, weil ich einfach gucken muss, wie die Kritik von der ersten Ausgabe so eigentlich angenommen wird und was davon umgesetzt werden kann. Ne? So einfach. Ja, also wie gesagt, ich habe es gleich als Abo jetzt gemacht, habe ich gedacht, dass ich sehe ja häufig echt wieder eher als Spende. Trifft mich jetzt nicht so hart, also von daher. Was ich halt so gedacht hatte, als ich das gesehen habe, dass sie halt die Artikel jetzt so nach und nach raushauen, ich könnte verstehen, wenn zum Beispiel die nächste Ausgabe im Juni, glaube ich, kommt die, ne? Oder Juli, wenn das nächste Heft rauskommt, dass sie dann zum Beispiel das alte Heft einfach auf den Blog stellen, ne? Dass man sagt, okay, das alte Heft könnt ihr jetzt gucken, das neue ist raus. Ja. Das könnte ich noch nachvollziehen, aber jetzt wirklich in der Zwischenzeit, weiß ich nicht. Nee, fand ich auch äußerst schwierig. Also das, ja. 9. Juli 2021, die nächste. Ja, also in 5 Wochen quasi. Genau. Wir sind gespannt, was umgesetzt wurde, was nicht. Ja. Mal abwarten. Ansonsten könnt ihr ein bisschen mehr Werbung machen, finde ich. Ihr seid noch relativ zurückhaltend. Ja, mir ist das vor allem viel zu wenig Kanäle, ehrlich gesagt. Ja, außer Facebook mal gleich gar nichts. Das halte ich auch für schlecht. Ja, also man liest von anderen ein bisschen mehr. Ja, und da, das ist nicht mal gut, dass man von anderen mehr liest. die jetzt gerade erklärt haben, dass ein Locationless das gleiche ist wie ein Virtueller oder irgend so ein Schwachsinn hat gerade das Geocaching-Magazin wieder verbreitet. Also das Schlimme ist, dass dieses Geocaching-Magazin immer noch ja relativ verbreitet ist, weil es ja bis jetzt das einzige war. Und dass da so viel, da ist einfach zu viel drin, was einfach Quatsch ist. Also das ist einfach eigenartig, würde ich es mal nennen. Ja, nee, ist einfach inhaltlich Blödsinn. Ja, ja. Und ich weiß ja nicht, wenn ich eine Zeitung für so ein Hobby mache, dann muss ich wissen, wovon ich rede und mich nicht benehmen wie so ein Newbie und keine Ahnung von irgendwas haben. Nee, finde ich ganz, ganz schwierig. Also auch mit ihrer Rechtschreibung wollen wir nicht drüber eingehen. Da haben sich schon genug andere drüber aufgeregt. Also weiß ich nicht. Naja. Nehmen wir es mal so hin, warten wir mal die nächsten Ausgaben ab. Gibt ja jetzt Konkurrenz. Vielleicht wird ja auch das Geocaching-Magazin dadurch mal ein Tick besser. Man weiß es ja nicht. Ich wollte sagen, vielleicht stocken sie personell nochmal auf, ne? Ja. Gibt ja immer noch Möglichkeiten. Meine Drogenszenen sind mir noch ein paar übrig. Na gut. GC Reviewer sind jetzt auch aufgewacht. Das wollte ich nochmal so eingestreut haben, ne? Also nachdem wir darüber berichtet haben, haben sie dann auch erstmal 3 Monate, nachdem das alles passiert ist, mal verkündet, wer jetzt alles gegangen und gekommen ist. Genau. Das war eine ganze Menge, ne? Die sind natürlich alle nur gegangen, weil sie sich was Neues gesucht haben. Oh Mann, ey, das ist auch so ein Gebabbel, weißt du. Aber da gab es auf keinem Kanal irgendwie mal eine Rückmeldung, was da, ob es da Probleme gab. Also noch nicht mal detailliert, welche Probleme, sondern es gab gar keine Infos, ob es da. Nee, das war aber schon immer so. Also da waren die Reviewer schon immer sehr verschlossen. Finde ich aber auch gut. Das muss ich mal sogar sagen. Also das würde ich sogar eher loben. Weißt du, das geht auch keinem was an. Nein, da gebe ich dir recht, aber es gibt ja eigentlich in jedem Bereich immer mal so ein Whistleblower, ne? Also. Ja, ja, ja. Da ist die Bundesregierung weiter, wenn die ihre Ministerpräsidentenkonferenz gemacht haben, da hast du ja quasi im Live-Ticker gelesen, was die gerade beschließen, ne? Ja, absolut. Also ich habe da schon was gehört, aber alles eher so nach dem Motto, nee, aber das behalt für dich. Also deswegen wäre ich da hier auch wirklich gar nichts zu sagen. Ne? Nee. Die sind halt welche gegangen und wenn 4, 5, 6 Stück auf Mal gehen, dann braucht man kein Geheimnis davon machen, dann wird wohl irgendwas auch nicht so richtig stimmen. Die haben sich nicht gerade zufällig alle neues Hobby gesucht. Weil sie auch regional so aus, es war jetzt zum Beispiel keiner aus Norddeutschland dabei. Ja. Na, das Einzige, was ich also soweit gehört habe, was man auch sagen kann, ist, dass die im Moment wohl auch echt unter Druck stehen. Durch diese Corona-Scheiße haben die einen Zulauf ohne Ende, das Cachen. Alle ist Newbies, die keine Ahnung haben, alle haben sie Legedruck und Groundspeak hilft nicht, sondern sagt, ey, Joni, sieht mal zu, was jetzt rauskriegt. Die wollen das natürlich auch nutzen. Es gibt, jetzt so eine Corona-Scheiße es gibt Probleme haben. Mit Newbies? Das ja. Ja, ganz, kann man also gar nicht vorstellen. Ganz wenige auch. Wahrscheinlich eher mit den Newbies bei den Reviewern. Na gut, und die Reviewer, die holen jetzt natürlich, was mich so ein bisschen besorgt hat, ehrlich gesagt, wie viel und wie schnell die Neuen da waren. Ne, früher haben die immer lange gebraucht, bis mal wieder einer Reviewer wurde, weil sie da alle sich einig sein mussten und so. Und jetzt so eine Schwemme, die so schnell geht. Also, ich kenne von den Neuen, ja, außer Zweiraumbulli, die kenne ich natürlich, die beiden, aber ansonsten kenne ich da keinen von, aber ob dann das alles Gute sind, das wird sich noch zeigen. Da habe ich so Befürchtungen ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, wie ist es bei den Reviewern? Wird das unter der Hand vererbt? Nee, die müssen sich wirklich einig sein. Die schlagen das, glaube ich, intern vor, wer Reviewer werden könnte. Also es kommt immer aus so eigenen Reihen. Das ist schon ein bisschen Inzucht, das Ganze. Das ist wie bei den Prüfingenieuren im Bauwesen. Da wird auch irgendwie, wenn du einen den Titel hast, dann siehst du zu, dass du den irgendwie immer einfach nur weiter vererbst. Ne? Ja, genau so. Also finde ich aber auch nicht immer ganz abwegig. Also dann passt das als Gruppe auch. Und du siehst ja, die sind ja schon eine relativ homogene Gruppe. Das heißt, es dringt ja wenig nach außen, selbst wenn es mal Streit gibt. Also das finde ich schon auch beeindruckend. Muss man sich mit den Reviewern gut stellen? Ja, weiß ich nicht. Also, wenn es danach ginge, dann, also Zweiraumbulli hatte ich jetzt schon die erste Begegnung, bevor ich wusste, wer das überhaupt ist. Die haben hier, ich habe hier einen Cache bemängelt, weil der echt, da musstest du ewig weit in die Kanalisation rein. Mhm. Wo es auch wirklich nicht ohne war, meiner Meinung nach. Und das hatte ich dann geschrieben da, also NA. Dann wurde der zugemacht. Dann meinten die Reviewer aber, der Zweiraumbulli, der ist schon in Ordnung, machen wir wieder auf. Fand ich nicht so, habe ich mich mal an Groundspeak gewendet und zack, war der wieder zu. Also, ja. Okay, da wusste ich allerdings noch nicht mal, wer das war, der Zweiraumbulli. Wobei, das mache ich davon auch nicht abhängig. Wenn ich einfach der Meinung bin, da passt was nicht, dann fechte ich da meine Meinung auch durch. Wenn es am Ende heißt, nö, bleib trotzdem offen, ja, dann ist auch okay. Gerade bei so Kanälen und sind wir gerade so im Hamburger Bereich, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. War das nicht in Dresden mit den Kanälen vor ein paar Jahren? Ja. So, und ja. Na, mir stank das auch. Also das war in dem Cache nicht vermerkt und du sagst das auch an der D&D-Wertung nicht so richtig. Und dann fahre ich dann nach Arbeit extra hin und dann passt das alles hin. Und also nee, das geht dann nicht. Find ich nicht fair. Dafür hat man Schiedsrichter. Da wurde ich natürlich gleich wieder, oh mein Gott, richtig bepöbelt. Ja, kann ich mit leben. Dafür gibt es Schiedsrichter. Und wenn die gesagt hätten, nö, wenn alles in Ordnung wäre, hätten die ja gesagt, nö, den lassen wir so, und dann wäre der offen geblieben, fertig ist. Da braucht man nicht immer gleich persönlich werden, aber naja. Es ist dann immer ganz gut, sag ich mal, auch wenn da ein Reviewer-Team dahinter steht, wie bei Zweiraumbulli zum Beispiel, und wenn man dann sich dann tatsächlich nochmal an die überörtliche Schlichtungsstelle wendet und sagt, pass mal auf, ich finde trotzdem nicht richtig, dass das so ist, und da vielleicht nochmal eine andere Meinung drauf guckt, ist das ja nicht verkehrt. Ne? Ja, das meine ich ja, aber das wird gleich alles immer so, bei den Reviewern habe ich das Gefühl, ist das gar nicht so, aber bei den Cachern, das wird immer alles gleich so persönlich gesehen. Nein, mir geht's nicht gegen den Owner, mir geht's auch nicht um wen anders, sondern mir geht es gegen diesen Cache, den finde ich nicht in Ordnung. Ja. Und dann muss ich doch erstmal auch was dagegen sagen können. Und ich denke immer so mit Gutstellen, ihr meint es jetzt natürlich hier anders. Ja, klar. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, das sind halt alles Menschen. Und wenn du da 100 Caches einreichst und bei jedem Cache, wo es vielleicht Probleme gibt, dass er die nicht freischalten kann, fängst du an rumzupöbeln, kann mir keiner erzählen, dass du nicht irgendwann so auf so einer, ich will nicht sagen Liste stehst, aber ich meine, der vergisst den Namen ja nicht. Also, wollte gerade sagen, man kennt sich dann langsam. Genau, und dann ist ja klar, dass der 101. Cache, der dann von dir wieder eingereicht wird, durchaus etwas genauer betrachtet wird. Ja, ne? ja, vollkommen klar. Das ist ja ganz menschlich, ne? Leider bringt es auf den Punkt, wie man in den Wald ruft. Genau. Schalt's da raus, gar keine Frage. Das ist bei Gleiter natürlich nicht das Problem, weil er schmeißt ja mehr was in den Wald, ne? Ja, er reicht dann ja seine geschätzten Koordinaten. Solange die grob stimmen, sind die Reviewer da, glaube ich, schon ganz zufrieden. Man kennt ihn halt dann schon und dann sagt man, ja gut, komm her, 50 Meter genau, das reicht. Na gut, dann da gibt's ja dann auch spezielle Owner für, wie GC-Problem und GC-Polizei. Zu finden auf dem, gibt's das überhaupt noch zu finden? Muss ich erst mal hingucken, ob's den Log gibt. Ist schon archiviert. Da gibt's den Cache, ja, da habe ich die GC-Nummer jetzt gar nicht, aber immerhin den Namen. MO-Cache zusammengeschrieben, MO-Cache, Doppelpunkt, Sperlingsaue, in Klammern L100. Ja, ich habe den Link auf das Log habe ich ja schon verlinkt im Blog sogar. Gibt's jetzt nicht mehr, wurde offensichtlich gelöscht. Was hat er denn geschrieben? GC-Problem hieß der gute Junge. Ist natürlich ein Sockenpuppen-Account, ne? Kann man sich denken. Der schrieb dann, GC-Problem deckt auf, was gesagt werden muss. Da habe ich jetzt gedacht, oh, das war bestimmt hier mal ein Cacher-Kollege. Podcast-Kollege. 200 Caches an einem Tag. 3 Fragezeichen gleich. Das Team MCT, Gandalfs, Alte, Heidlin, KWC80, Miris, Puschel, Bla und wer nicht noch alles, haben am 17.04. an nur einem Tag ca. 250 Caches gefunden. Und dann geht das bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla weiter. Ja, Jungs, dafür sind wir zuständig, sowas zu machen. Genau. Es wurde also intensiv recherchiert, was die gemacht haben könnten und was dann gut war und was nicht gut war. Dahinter kam noch GC-Polizei, die haben dann auch noch ihren Senf dazu geschrieben, ja. Auch noch einen Sockenpuppen-Account. Wo ich mich mal frage, haben die alle kein Leben oder nichts anderes zu tun? Ja, und es stand ja dann irgendwo, stand da nicht auch drunter, mit Abkürzung wie MCT zu locken, verstößt gegen die Richtlinie. Ja. Ein Cache darf nicht gelockt werden, wenn eine Gruppe von Cachern sich aufteilt. Ja. Ich weiß gar nicht, steht das irgendwo drin in den Regeln? Nee, ja, ja, es ergibt sich letztendlich darüber, dass du ja die Unterschrift im Log. Also, aber selbst wenn nicht, also ja, sie haben vollkommen recht, Punkt. Da würde ich sofort unterschreiben. Die Frage ist nur, ob ein Log der richtige Ort dafür ist. Ja, das sowieso. Wenn ihr so einen Druck habt und habt das erforscht und genau alles nachvollzogen, ihr könnt genau belegen. Ja, sagt doch Bescheid, könnt ihr bei uns einen Artikel schreiben. Ja, beziehungsweise wir geben euch den Link, wo ihr es melden könnt. Ne? Ja, darüber können sie auch, also wenn, ganz ernsthaft, wenn er das so ausführlich alles nachvollzogen hat, ne, wie das da drin teilweise war, dann würde ich ihm bei uns auch einen Artikel, den würde ich veröffentlichen. Also da habe ich keine Probleme mit. Na, nö, das ist ja im Endeffekt auch das, was wir ja dann immer auch als Audio machen, dass wir solche Leute halt auch benennen. So kann man es auch als Blog schreiben, keine Frage. Ne? Aber hier gehört's hin und nicht in die Logs. Da hat das nichts. Und das andere ist stehen geblieben. GC Polizei postet in Not zu dem gleichen Cache. Der steht noch drin. Genau, der ist stehen geblieben, ja. Da verstehe ich dann auch nicht mehr. Also das wirklich, da verstehe ich Groundspeak. Naja, das hat er wahrscheinlich später gepostet und deswegen, naja, wie auch immer. Ja, also da, aber auch wenn man sich dann diese Nicks anguckt, meine Güte, habt ihr sonst keine Hobbys irgendwie? Ja, das ist nicht mal lustig. Ne? Das ist so irgendwie so, ja, gehen, habt ihr ganz tollen Sockenpuppen. Mensch, ihr seid ja richtig gut. Hoffentlich habt ihr auch dann gedacht, die IP zu ändern, sonst hat Groundspeak euch ziemlich schnell am Arsch. Ja, das ist immer, ich denke mal so, ob das irgendwie die Brüder von Knöllchenhorst sind oder so. Ja, ne? Ja, ja. Das, ja, es ja. Ist so, bleibt seltsam. Aber dieses Hobby zieht halt immer wieder komische Menschen auf. Ja. Das ist das werden auch nicht weniger. Ne? Stimmt, Stellinger schreibt natürlich gerade, oder der Schreiber hat es selbst gelöscht. Da gebe ich dir natürlich recht. Da habe ich gerade dran gedacht im Moment, aber ja, war er recht. Denunziant, dsm.de. Nee, dsm.de sind wir nicht, wir sind ja nee. Podcastkeller.de, aber ja, von mir aus auch aus Denunziant stört mich gar nicht. Also muss ich. Nee, ich glaube, die meinten, was könnte man melden an einer. Und eine so. E-Mail-Adresse. Ne? Ah. Nee, also würde mich auch nicht stören, weil das, ich sehe dieses Denunziant noch nicht mal als ganz so negativ an, weil ja, es gibt Leute, die wollen doch berühmt werden. Also ich helfe ihnen ja eigentlich nur, wenn ich dann ihren Scheiß hier auch verbreite, finde ich. Also. Weil das, was sie machen, ist ja, ob es nun Punkte-Fame oder wir können auch gleich den Namen raushauen. Ja. Dann müssen sie nicht die Punkte erarbeiten, um an die Weltrangliste zu kommen. Eben. Und können gleich durch uns berühmt werden. Ja, wir helfen gerne. Wir helfen, wo wir können. Tina schreibt gerade im Telegram-Kanal, also ich schaff's heute nicht. Das ist natürlich, also das geht ja wohl gar nicht. Ich wollte fast sagen, die könnte sogar fast live zuhören. Ja. So dicht ist sie dran. Ne? Ja, und ich habe ihr einen Impftipp gegeben, das nehme ich wieder zurück, du. Ja, so. Das war, mit dem Spitznamen, das fand ich auch gut, schön. Ja, die ist auch noch beim gleichen Arzt wie wir. Das fand ich echt erstaunlich, das wusste ich nicht. Warum mir da noch nichts angeboten wurde, weiß ich auch nicht. Nee, der hat auch wirklich, der heißt, ich muss immer nachgucken. Wie heißt der noch? Dr. Schokor. Oh mein Gott, ey, ich kann mir das nicht mal merken, wenn ich es jetzt gerade geschrieben habe. Also mein Hausarzt heißt, der ist kein Doktor, der ist nur Arzt. Abdul Schokor Kosa. Eieiei. Ich bin da einfach zu norddeutsch für, deswegen nennen Heiko und ich den immer nur Schokohasi. Ich kann mir den Namen echt nicht merken. Das ist kein Witz, der steht bei mir in Google Kontakten. Oh, ich krieg gerade wieder, uns folgt gerade DSM 212. Sie liebt uns. Oh. In Kontakten steht er bei mir tatsächlich unter Schokohasi drin, weil ich den sonst immer nicht wiederfinde. Ja. Und nein, ich bin kein Ausländer-Hasser oder was um Gottes Willen, sonst wäre ich ja nicht mal so ein Arzt. Ich kann nur mit ausländischen Namen. Dafür bin ich echt nur deutsch. Das ist wie dieses komische Medikament hier, dieses Uamkaluabo oder Das ist für mich alles so, ich bin da so richtige, so eine doofe norddeutsche Kartoffel. Das muss alles irgendwie einigermaßen eingedeutscht werden, damit ich das ausspreche. Aber ich muss mich korrigieren, es ist ja kein Medikament, es ist, glaube ich, homöopathisch Uamkaluabo, es ist ja irgendwas Pflanzliches oder so. Also, Mann, ja. Ich kann nicht mal Mystery richtig, also lassen wir es. Der Name ist deutsch. Ja. Und selbst das nur bedingt, also ja, dann haben wir wieder was reingekriegt. Ach, das ist so süß. Kescherreisen. Irgendwie kommen sie ja immer wieder rein, ne? Ich wollte gerade sagen, schafft es mal ein paar Folgen rauszubleiben und dann kommt er wieder um die Ecke. Ja, es gab wieder eine Veröffentlichung von denen. Es gab eine E-Mail. Ja, ich wollte gerade sagen, ist die nur per E-Mail? Man weiß es nicht. Ist ja auch egal. Da sind wir jetzt mal anonym. Kescherreisen. Liebe Reisende, hier meldet sich das Team von Kescherreisen. Zunächst einmal möchten wir uns bei euch bedanken. Viele von euch haben uns aufmunternde Nachrichten geschickt, uns angerufen, zum Durchhalten animiert und aus Solidarität ihre Reisen nicht storniert. Ja, was glaubt. Das finden wir wunderbar und sind ganz beflügelt von eurem Zuspruch. Einige von euch haben versucht, uns in der letzten Zeit zu erreichen und das hat nicht immer geklappt. Grund dafür ist, dass wir in der Folge der Corona-Pandemie unsere Kapazitäten anders verteilen und planen mussten. Anders als große Reiseanbieter wie zum Beispiel die TUI bekommen wir keine staatlichen Hilfen. Aufgrund ausbleibender Einnahmen konnten wir leider die 2 Stellen im Backoffice nicht weiter finanzieren und Annette hat nun vorübergehend eine andere Stelle. Dadurch bleiben einige Nachrichten leider länger liegen als üblich, das tut uns leid. Dazu kommt, dass wir zu einigen Punkten auch keine qualifizierten Aussagen treffen konnten, weil uns schlichtweg Informationen zum Beispiel von Hotels, Fluggesellschaften und so weiter fehlen. Wie wahrscheinlich auch ihr, hoffen wir täglich auf Änderungen der Weltlage und würden lieber heute als morgen unseren Betrieb wieder aufnehmen. Bla bla bla bla bla. Ihr kriegt euer Geld wieder und manche, das bremst uns aber aus, dass manche schon Fristsetzungen und Anwaltsschreiben geschickt haben und so geht's weiter. Ja, aber ich fand es aber interessant, was uns immer ausbremst, sind die wenigen Fristsetzungen und Anwaltsschreiben. Ja. Das bindet zusätzliche Zeit und Energie, die wir eigentlich lieber in die schnelle Abwägung stecken würden. Ja, was jetzt? Sind es jetzt wenige Fristsetzungen oder frisst euch das die Zeit auf, weil ihr euch damit beschäftigen müsst? Also ich glaube schon mal, dass das echt eine scheiß Zeit für die ist, keine Frage. Das ist bestimmt nicht einfach. Ja, aber eine Fristsetzung mache ich jetzt auch nicht nach 2 Tagen. Und wenn ich wirklich da 10 bis 14 Tage warte und immer noch keine Antwort habe, ja, dann entschuldigt sich das auch nicht mehr über ein fehlendes Backend, sondern dann läuft irgendwas richtig schief. Also ich kann so ein bisschen beide Seiten verstehen. Und eine Fristsetzung, da, dann muss aber schon ja ein bisschen was passiert sein. Also ich wollte sagen, die schreibt man nicht von heute auf morgen. Nee. Ne? Da ist dann irgendwie wahrscheinlich auch im Vorfeld schon ein bisschen Schriftverkehr gewesen, der unbeantwortet bleibt. Ja, und einen Anwalt schalte ich auch nicht mal eben so ein, weil der in dem Moment kostet das Geld. Ja, und wenn wir jetzt hier über eine normale Reise reden, sind die Anwaltskosten durchaus so, wo ich dann sagen würde, na, also ob danach halt dann viel vielleicht bei überbleibt, wenn das irgendwie ins Offene läuft, dann sollte man sich das gut überlegen. Ne? Ja. Also von daher denke ich, ich habe mich auch schon gleich am Anfang gefragt, wie es denn eigentlich auch sein kann, wenn es dann irgendwie heißt, man konnte uns teilweise nicht erreichen. Ja. Und dann ganz zum Schluss wird geschrieben, wenn ihr aber wirklich mal eine schnelle Antwort braucht, dann ruft uns bitte unter der und der Nummer an. Ja, also das ist irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Aber wir sagen es nochmal zu, er hat die Mail rausgehauen. Ja, die Nummer will ich jetzt nicht verlesen hier. Aber zumindest mailt ihn doch einfach mal an. Also ich sag mal so, ich kann beide Seiten verstehen und irgendwann wird man auch sauer, aber es hilft ja nun nicht zu pöbeln und Druck zu machen. Also da möchte ich auch ausnahmsweise ihm dann so ein bisschen beistehen und sagen, manchmal ist es vielleicht auch mal ganz geschickt, gerade jetzt in der Corona-Zeit, sich dann mal einen Moment zurückzulegen und vielleicht mal nochmal 10 Tage länger zu warten. Fristsetzung, alles gut, kann man machen. Anwalt, ab da wird es dann schon schwierig, weil überlegt, ihr geht immer ein Risiko ein, es kostet euch Geld, der Anwalt, das kriegt ihr auch nicht wieder, selbst wenn ihr gewinnt. Also, ja, und dann ist, also da ist meistens das Tuch schon so zerschnitten, da kannst du auch nicht mehr viel zusammenflicken nachher, ne? Wenn du dann so weit bist, dann ist es immer schwierig, ne? Ja, also wie gesagt, da erst würde ich nochmal versuchen, die Idee von Glider finde ich gar nicht so schlecht, vielleicht mal die als Sprachkommentar bei Anchor beim 100-Sekunden-Podcast probieren. Die Idee finde ich gar nicht mal so abwegig. Stimmt. Ja, weil dann merkt er eigentlich, okay, bei dem muss ich mich jetzt wohl mal zurückmelden, sonst gibt es ein Problem. Ich würde immer einschreiben, dazwischen noch setzen. Also glaub mir das. Ich weiß, man möchte sein Geld dann ja auch haben. Glaub mir, wir haben seit vielen, vielen Jahren Immobilien und auch nicht wenige und deswegen kennen wir die Problematik durchaus, wenn mal Geld nicht kommt, dass das immer so ein bisschen doof ist. Aber es ist immer gut, nochmal miteinander zu reden vorher. Kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Es gibt immer irgendwie für irgendwas eine Lösung und ich sag mal so, auch das Unternehmen hier hat ja auch ein bisschen, ich sag mal, du hast ja immer grundsätzlich auch einen Ruf zu verlieren. So. Ja. Und es gibt immer einen Grund dafür, warum irgendwas gerade nicht läuft. Ja. Und wenn man natürlich, ist natürlich blöd, wenn du anrufst und es geht immer keiner ran, ne? Ja, natürlich. Aber man sollte trotzdem immer versuchen, einmal mal drüber zu sprechen, weil manchmal löst sich das einfach auf, ne? Das ist Also wir sind die Letzten, die jetzt hier den Geheimpunkt verteidigen wollen. Also, aber manchmal manchmal ist das doch nicht verkehrt, einfach nochmal versuchen, irgendwie jemanden zu kriegen. Ne? Ist natürlich blöd, wenn man immer vertröstet wird, das haben wir in der Firma auch gehabt, und dann wird immer gesagt, ja, du kriegst dein Geld und es ist überwiesen und die nächste Nachricht, die du kriegst, ist, dass es eine Insolvenz gab. Ne? Ja, das ist immer schön, ja. Ne? Weil man denkt, man kennt sich lange. Keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, es gibt für alles eine Lösung und von daher, das trifft natürlich hier nicht zu, das war jetzt ein Beispiel bei mir aus der Arbeit, aber trotzdem versucht einfach miteinander zu reden und ansonsten die E-Mail hat, glaube ich, jeder bekommen, der irgendwie mal was mit Geheimpunkt zu tun hatte, weil ich habe die E-Mail auch bekommen. Ah, okay. Habe ich aber dann nach erst gesehen, dass die bei mir im Spam-Ordner lag. Ich weiß gar nicht, ob das im Spam-Ordner landet bei mir. Das ist ja ganz komisch, irgendwie bei den ganzen Tittenbildern und so. Naja, auf jeden Fall hat die anscheinend wohl jeder bekommen. Und ja, da sollte jeder, der da irgendwie auch mit einem Geheimpunkt zu tun hat, jetzt auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse haben. Ja, eben. An die er sich wenden kann. Und eine Telefonnummer sogar. Und er zeigt ja, dass er da entgegenkommen haben will. Also wie gesagt, wir sind die Letzten eigentlich, die den verteidigen. Aber in dem Fall muss ich auch mal sagen, also mein Gott, nicht immer gleich die größten Kanonen auffahren. Außer vielleicht gegen Gleider, der schreibt sogar noch meinen Wohnort falsch hier. Aber naja. Okay. Dann hatten wir Geocaching mit Jess und Ben. Die kannte ich ja noch gar nicht, die beiden Granaten. Nee. Vom Kika-Kanal. Ich kannte die auch nicht, obwohl Kika hier, ja, so viel läuft Kika hier nicht mehr. Hatte der eine Hirnoperation oder warum trägt er diese beknackte Mütze? Das gehört so. Das sieht echt aus wie ein Verband oder so. Es gibt zumindest ein Video, wir werden das verlinken, Geocaching mit Jess und Ben. Ja, ist so, was man erwartet hätte auf Kika. Das ging eigentlich sogar noch. Warum jetzt die beiden Drogenjunkies da mitgemacht haben, habe ich nicht so ganz verstanden. Die waren doch eigentlich völlig überflüssig. Weil wer sich überall aufdrängt, kommt halt überall hin, ne? Ja, aber da war ich erstaunt, dass das Fernsehen die damit rein. Die hatten doch jetzt für dieses Ganze überhaupt keinerlei Aussagekräfte. Die haben mir nicht mal was erzählt oder so. Also die fand ich völlig flüssig. Also nicht, weil sie nicht mag, sondern weil die haben einfach doch überhaupt keinen Beitrag geleistet. Die oder waren ja eigentlich nur im Endeffekt in diesem ganzen Beitrag Telefon-Joker. Ja, aber da war doch wirklich, da war doch gar nichts. Ich habe echt immer gesessen und gedacht, was sollen die denn da? Was ich halt nur schade finde, und der Kika ist ja nun mal öffentlich-rechtlich und ich sag mal, hat auch so in Anführungsstrichen so eine Art Bildungsauftrag ja mit solcher Sendung. Ja, ja. Es wurde nicht einmal irgendwie mal ein bisschen erklärt, was ist Geocaching? Ja, wo kann man sich informieren? Ein Hinweis mal einlesen könnt ihr euch auf irgendeiner Seite, Geocaching kommt, gibt es die Regeln, es gibt halt Regeln. Es wurde, sowas fehlt mir immer, dass einfach mal gesagt, es ist ein Spiel, es gibt Regeln, ihr müsst euch anmelden, aber informiert euch bitte vorher, wie das Spiel gespielt wird. Und das könnt ihr dort und dort machen. Das kommt gar nicht. Auch nicht mal nachher irgendwie im Nachhinein als Link oder so. Nee, das ist ja auch, die beiden haben ja auch nochmal, irgendwo haben sie noch wieder gepostet. Sie sind ja, also die beiden Drogenkranken, sie sind einfach dazu angetreten, dieses Hobby zu verbreiten. Also das, was eigentlich die meisten gar nicht wollen, das wollen die beiden, das haben sie sich, das ist ihr Motto. Ja, das finde ich gut, weil das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du richtig Likes hast überall. Also wenn du bekannt bist und berühmt. Sehr schön, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wo ist das? Instagram, ne? Das muss bei Instagram gewesen sein, genau. Ja. Beziehungsweise, es war ja im Endeffekt in diesem Beitrag, kamen sie ja vor und da waren halt Instagram-Posts von denen mit Likes versehen. So, und die sie aber gar nicht haben, ja. Genau, die dann irgendwie bei 7.500 schieß mich tot waren und im Original sind es aber irgendwie nur knapp mal 700. Also wer das gemacht hat, das hätte mich mal interessiert. Und da ist dann halt tatsächlich die Frage, warum mache ich denn das? Also, ja, aber wer fängt das eigentlich? Die beiden Spacken oder das Fernsehen? Ja, genau, das ist die Frage. Darf man nur ins Fernsehen, egal von welcher Seite, ob nun von den beiden oder vom Fernsehen aus, wenn man vierstellige Likes hat bei irgendeinem Kanal? Das ist ja totaler Schwachsinn. Also ich meine, habe ich auch nicht verstanden. Nee. Ich glaube auch nicht, dass du irgendeinen Geocaching-Kanal hast, wo Beiträge vierstellige Likes kriegen. Ich glaube, das ist sehr selten. Nee, ach, die weil dafür gibt's halt nicht genügend. Wollte ich gerade sagen, wo sollen die da herkommen? Wir folgen da ja nicht mal. Also fand ich auch sehr, sehr schräg. Also das war auch so eine Sache, wo ich echt dachte, das hatte ich jetzt gar nicht gesehen, als du das dann da reingepackt hast hier ins Bett. Da, Junge, da war, also müsste man fast Kika mal anfragen, weil da kriegst du ja eh keine Antwort. Ich meine, man muss das auch mal realistisch sehen. Ich glaube, heute sind ja alle geil, ins Fernsehen zu kommen oder in Zeitung oder was. Hauptsache, sie sind irgendwo drauf, damit sie auch mal genannt werden. Wo ich immer denke, oh Jungs, das ist Kika. Die müssen für möglichst wenig Geld irgendwie ihre Sendezeit füllen. Das ist einfach das Ziel dieses Senders, nichts anderes. Die wollen keinen Preis gewinnen. Die beiden sehen auch nicht ernsthaft aus, als hätten sie Bock auf, was sie da machen. Die sind nur so schlecht, dass sie keine richtige Sendung kriegen. Deswegen müssen sie diese Kacke da machen. So, ja, genauso ist das auch aufgenommen. Ja, die sehen halt so aus, wie in Kindersendungen ganz oft Erwachsene aussehen. Ja. Das, also in Amerika ist es noch schlimmer. Da denkst du manchmal, sperrt ihn wieder weg. Ne? Ja, ja. Weil sonst frisst er gleich die, die da rumsitzen, ja, für die er das macht. Aber hier ist es auch dann teilweise ähnlich. Ne? Das soll dann, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Es ist halt schwierig. Die auch bocklos. Also die versuchen so gekünstelt Stimmung zu machen. Eigentlich laufen die rum und denken, oh, jetzt muss ich die Scheiße hier suchen. Das interessiert mich alles ein Mist. Interceptor schreibt gerade, der Kinderkanal kriegt jährlich 80 Millionen Euro. Ja, aber auch nur, damit sie sich von Lego und Ninjago die Zeichentrickserien, ja, kaufen können, ja, die Lizenzen kaufen können. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die beiden, die da diese Sendung machen, dass die viel mehr als 8 Euro davon abkriegen, ehrlich gesagt. Also das war ja vom Niveau her nichts. Nein, die haben sie zwischendurch in Stillhorn abgeholt, weil sie da auf der Raststätte sonst eigentlich Toiletten sauber machen, ne? Ja, oder die verkaufen da das, was Freda kauft, deswegen kennen die sich ja auch. Das ist im zweiten Job verkaufen die Freda ihre, naja, ist auch nicht so wichtig. Also ist auf jeden Fall, ja. Ja, natürlich, also der Bericht war für das, was Kika so leisten kann, okay, fand ich. Ja, ja, fand ich. Also grundsätzlich war okay. Wie gesagt, mir fehlt immer so ein bisschen die Erklärung dazu. Und die beiden haben sich, ja, jetzt auch nicht so verhalten, wie Geocacher sich eigentlich verhalten sollten. Ja, gut, ich denke mal, wer die beiden beraten hat. Hm. Ja, genau, genau. Das ist halt immer das. Immerhin haben sie keinen Joint geraucht. Das musst du auch positiv sehen. Ja, zumindest hat man es nicht gesehen. Vielleicht, ja, oder so, ja. Diesmal mal ein bisschen geschickter gemacht, ne? Ja. Und es war halt auch kein kurzer Bericht, das fand ich auch gut. Das war jetzt nicht, ja, also war wirklich ausführlich. Ja, aber es ist wieder der Fehler, der immer gemacht wird. Was ist, sie suchen sich wieder irgendwie einen Spezialcache raus. Jetzt, ich habe schon auf Facebook, war schon wieder die erste. Oh, wir haben das auf Kika gesehen, wo können wir uns jetzt anmelden? Oh, da weiß ich jetzt schon, was rauskommt, weißt du? Und das Problem ist, was passiert denn? Die gehen los, finden die erste scheiß Paddling-Dose und fragen sich, ob sie verarscht worden sind. Ja, genau, genau. Ja, das ist doch das Ergebnis. Also ich finde es auch immer allgemein so lustig bei Facebook oder so, denn wird darauf hingewiesen, dass es erstmal abends auf dem Kika so einen Beitrag gibt. Und, ja, dann ist der Beitrag zu Ende und das dauert keine 3 Minuten. Und dann sagt ihr, toll, wurde alles gespoilert. Ja, was erwarten die Leute? Ja, das frage ich mich auch. Sollen sie die Suchzahl? Ja, aber wir zeigen jetzt nicht, was wir gefunden haben. Genau, genau. Das wird immer gesperrt. Völlig absurd. Also, ich weiß auch nicht. Aber naja. Ne, und wie gesagt, der Cache ist natürlich durchaus gut, der ist ja von Hoya, ne? So, da hat man auch gesehen, da steckt, das war ja auch wirklich ein Cache, der wirklich gut. Ja, aber du sagst, der ist durchaus gut, aber jetzt mal als Fernsehzuschauer, der nicht cachen geht, ne? Ich saß ja und ich habe mit Heike angeguckt und Heike ist ja nur eher so, die läuft gerne mit und alles, aber ist ja nicht so die Cacherin dann. Die saß da und sagt, wenn sie das gesehen hat, wüsste sie jetzt nicht, wie die auf die ganzen Sachen gekommen sind. Und ich saß da eben und hab gedacht, stimmt. Nee, das stimmt. Also wenn man im Thema steckt, weißt du gleich, was sie gemacht haben? Nee, ich nicht. Also ich bin aber auch nicht der Richtige. Aber selbst ich habe kurz überlegt, hä, was wollen die jetzt von mir und woraus haben sie jetzt was errechnet? Also mir war das nicht klar. Doch, das Problem hatte ich eigentlich eher nicht. Aber ich habe dann, wenn man das so objektiv von außen betrachtet, und ich hab's jetzt leider nicht mit dem Junior gucken können hier, irgendwie sind wir nicht zugekommen. Ich hätte, ja, eigentlich mit dem, obwohl der ja auch schon im Geocaching ein bisschen drin hängt, der dann auch mittlerweile schon irgendwie 150 Caches gefunden. Ich glaube tatsächlich, wenn jemand so als Außenstehender, war das alles ein bisschen wirr. Und ja, aber viel schlimmer finde ich tatsächlich die Tatsache, was du eben schon sagtest, wenn die jetzt losgehen und finden die erste Filmdose, ja, wo ein versifftes Logbuch drin hängt, oder, ja, selbst wenn du den ersten Regular findest, einen vernünftigen Regular oder einen Small, einen schönen, vernünftig großen Small und kein Paddling, dann denkst du trotzdem, was ist denn das für eine Kacke? Ja. Ne, weil das halt, das erwarten sie nicht, genau. Genau, du hast einen Premium-Cache quasi präsentiert im Fernsehen und nachher stellst du fest, ja, das sind aber vielleicht nur 3% von dem, was in Deutschland so rumliegt. Der Rest ist eigentlich Zeckenmüll. Ne? Und jetzt geht's zu irgendeinem Cache, der dann 80 Meter im Off liegt, ja. Weil das auch einer vom Kika-Kanal versteckt hat, der das da gesehen hat. Ach, herrlich. Ich glaube, das wird noch unruhiges halbes Jahr, bis sich das wieder alles beruhigt langsam. Ja, ich glaube nicht mal. Ich glaube, das wird nur noch so ein Vierteljahr, aber es wird ja jetzt langsam anscheinend alles ein bisschen lockerer gesehen wieder. Und dann können die alle wieder in den Swingerclub gehen und da sich gegenseitig die Dosen Dingsen. Ja. Ja. Naja. Dann haben wir Labs gehen nicht mehr mit Fake-GPS. Ja, das ist natürlich. Wem ist das natürlich aufgefallen? Ja, kann nur eingeben, ne? Leider. Ja. Und beziehungsweise viel schöner fand ich im Telegram-Kanal, war das ja, glaube ich, auch, dass es denjenigen gab, der dann sagte, ich habe auch schon alles probiert und glaub mir, ich kenne wirklich alle Tricks, es geht wirklich nicht mehr. Ja. Und das war Graf Zahl. Das war Graf Zahl, unser kleiner Statistiker. Also da haben sich die beiden richtigen gefunden. Ich fand auch schön, finde ich ja, leider hatte ich auch das Bild veröffentlicht. Geh bitte zum eigentlichen Standort, um zu spielen, wird eingeblendet. Und darunter steht, es scheint so, als ob du den Standort deines Gerätes manipuliert hast. Das ist nicht erlaubt. Weiterer Missbrauch kann zur Sperrung deines Kontos führen. Und das hat er ja nicht mal gemacht an der Stelle. Aber naja, sie kennen ihn halt. Ne? Da sind wir wieder bei der Liste. Und Dr. Ringding schreibt, doch, geht noch. Vielleicht nicht bei allen Labs. Na, da habe ich auch was anderes gehört, Dr. Ringding. Oder bist du noch irgendeiner mit dem Windows-Phone vielleicht, auf dem das auch geht? Also ja. Da habe ich von den meisten jetzt gehört, das geht nicht mehr. Also das kann jetzt ja, von mehreren sein. Ich habe jetzt auch nicht gehört, dass irgendjemand schrieb, doch, bei zum Beispiel Labs, die vor dem 1.1.2020 gepublished wurden oder so, geht es dann irgendwie noch? Also ich habe auch wirklich nichts gelesen, wo jemand sagte, es geht noch manchmal. Also wäre mal interessant, könnt ihr mal kommentieren, wo es noch gehen soll oder ob es dann ein System gibt, ja, ich welche noch jetzt, gehen können. Bis jetzt habe ich es noch nicht ausprobiert, aber es gibt manchmal komische Sachen bei den Labs, das habe ich auch noch nicht verstanden. Es gibt ja auch so ein Skript, für womit du das in GSAK einliest, ne? Und jetzt habe ich genau in Hamburg Phantomas gemacht. Der war ganz nett, bis auf den Bonus, den habe ich bis jetzt nicht verstanden, den habe ich dann auch irgendwann weggekickt. Hab den durchgespielt und der wurde nicht eingelesen über das Makro. Das hat hin und da, also alle anderen war nie ein Problem, aber den hat er nicht. Das Makro wollte einfach nicht. Aha. Ah, sehr, sehr seltsam. Ich fand guck an, hier, Graf Zahl, da nageln wir ihn auch fest. Er wird das mit Sockenpuppe testen und einen Blogartikel für euch schreiben. Das hört sich gut an. Das ist eine gute Idee. Sehr gerne. Ich finde jetzt nur so, jetzt gibt es ja jetzt bei Cigeo und GC Droid und überall gibt es ja die Symbole der Labs auch auf der Karte. Ja. Was natürlich total toll ist, wenn du jetzt hier zum Beispiel schon 50 Labs abgespielt hast. Es gibt natürlich keine Verknüpfung damit, dass du da einstellen kannst, die Gefundenen soll er bitte nicht darstellen. Das geht nicht? Nee, ich habe es zumindest noch nicht gefunden bei Cigeo. Und musste jetzt quasi die ich schon gespielt habe, immer manuell rausnehmen und sagen, hier komm, habe ich schon gefunden. Ernsthaft, das ist ja völlig beknackt. Ja. Gutes, ich weiß, vielleicht gibt es da was. Also ich habe, wie gesagt, mal geguckt, ich konnte es jetzt nicht irgendwo finden, dass man das ausstellen kann. Okay, ich mache das über GSAK natürlich. Schieb mir das ja in den Locus rüber. Und da filter ich natürlich die Gefundenen aus, das geht dann wunderbar. Das Einzige, was man halt immer ein bisschen auch noch dann zusätzlich im Blick behalten muss, ist, wenn das welche mit einer Zahl sind, dass du weißt, oh Moment, den muss ich in Reihenfolge spielen. Was in Hamburg echt beknackt ist, ich bin eine Runde gefahren, also Harburg sozusagen Elbbrücken rüber, einmal Hamburg am Hafen lang und Elbtunnel wieder zurück. Und zwei Tage später dann mit Heike nochmal mit dem Motorrad wieder die gleiche Tour andersrum, um dann die jeweils zweiten und dritten zu machen, weißt du, weil sonst, da ist ja irre bei, so viele liegen da rum. Ja, ich finde, also das Problem habe ich halt mit diesen Symbolen jetzt von dem, ich sag mal, von dem Icon, was auch in der Lab-App drin ist, ja. Zeigt halt teilweise nur halt wirklich nicht an, wo es halt losgeht. Ne? Also es gibt ja wirklich auch Labs, die über eine längere Strecke gehen. Es gibt zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit gibt es einen, der macht die Station der Bremer Stadtmusikanten von quasi Visselhövede bis Pferden. Ja. So, und wenn du dann halt diesen Startpunkt, der irgendwo mitten in der Walachei gesetzt hast, dann bringt mir das unterwegs relativ wenig, wenn ich merke, oh, der Start ist aber 18 Kilometer weg. Ne? Ja, du solltest dir doch Lokus holen, siehst du? Ja, bei mir ist es ja so, ich mache Labs ja auch zum Beispiel nicht komplett durch. Wenn die nicht passen von der Lage her, dann mache ich halt nur ein oder zwei Stationen. Jetzt auf Fehmarn habe ich auch irgendwie nur einen von den Lab angefangen, weil ich da gerade vorbeikomme, dachte, den müssen mit an der Kirche. Ja, dann bleibt der Rest halt offen, ist mir doch scheißegal. Also ja, ist es so. Ne? Also es muss auch nicht für jeden Lab für mich einen Bonus geben. Ist nett. Heute habe ich auch einen zu Ende gemacht, den ich schon länger mal angefangen hatte, habe ich einen Bonus mitgenommen. Aber wenn nicht ist, dann ist nicht, mein Gott nochmal. Ne? Ich bin mittlerweile froh, wenn es keinen Bonus gibt. Also das habe ich jetzt in Hamburg gemerkt, weil ich habe keine Lust, mich danach irgendwen rein. Das mache ich, meine Reihenfolge fahre ich so, wie ich sie möchte. Weißt du, ich mache dann eine schöne Motorradtour durch, vorzugsweise dann Freitagvormittags, dann ist wenig los an Verkehr in der Stadt. Und dann diese Buchführung, die artet ja eine Arbeit aus. Ja. Weißt du, ich muss mir dann ja aufschreiben, Serie die einzelnen Ergebnisse, mach die aber noch nicht fertig, dann fliege ich das in GSRK ein, dann mache ich das nächste Mal wieder zwei, drei. Oh, nee, also mittlerweile lasse ich die Bonis auch liegen. Ich habe gar keine Lust mehr. Ich hab neulich ja ein Lab gemacht, da war der Bonus ja mit so einer extrem komplizierten Rechnung drin, wo ich dann denke, ey Leute, ja, wenn ich schon ein Lab mache, wo ich quasi, ja, im Letzten dann sagen kann, hier, Achtung, das sind die Koordinaten für den Bonus, ne? Warum muss ich es so kompliziert machen? Warum mache ich nicht einfach A, B, C, D und dann schreibe ich A gleich 1 und wenn B und C auch gleich 1, ist das scheißegal. Warum? Also das verstehe ich halt nicht, ne? Das kannst du halt machen beim Multi, wenn du halt verschiedene Werte auf einsammelst unterwegs, dann kannst du halt eine Rechnung nachmachen. Aber hier beim Lab kann ich doch ganz klar nachher sagen, A ist gleich 738. Ne? So. Ja, also simple, keep it simple, immer. Ja, genau. So. Und leider schreibt gerade hier, ich dachte, der Yeti wäre ein Monk. Ja, bin ich auch, aber nicht bei Labs. Labs sind mir, sind Beifang, die nehme ich gerne mit. Ja, genau. Gerne, aber die tauchen bei mir ja quasi auf der offiziellen Karte eigentlich gar nicht auf bisher. Also ist mir schiedigoll, da brauche ich nicht die, dass ich jetzt sage, Homezone aufräumen oder so, ist mir egal bei Labs. Ne? Also ja, ich habe das erst angefangen, als das so easy war über dieses GSRK-Skript. Dann habe ich angefangen, Labs zu machen, weil dann konnte ich das mit auf Locus schmeißen. Und wenn ich jetzt durch die Gegend fahre, habe ich halt auch die Labs da genauso wie die Geocaches drauf. Und dann fängt das an, Sinn zu machen. Genau, so habe ich es bei CGO ja gemacht. Da gab es ja auch dieses Tool, wo du es hochladen kannst. Ja. Dass ich unterwegs halt auch mal sehe, oh, guck mal, hier ist ein Lab in der Nähe. Dann gucke ich mir ihn an, ob ich den auch direkt spielen kann oder ob der in Reihenfolge ist. Ja, genau. Und wenn ich die Labs nach und nach in 5 Jahren fertig habe irgendwann mal, weil ich an den Stationen vorbeikomme, dann ist es so. Also da ist es dann halt, ich arbeite die dann irgendwann auch mal ab, aber da setze ich mich dann nicht unter Druck und sage, ich will meine Homezone aufräumen. Nee, das bei Labs nicht. Ich habe heute eine kleine Runde gemacht, weil es ja heute den ganzen Tag regnet. Das war wirklich fürchterlich. Habe dann so eine 8-Kilometer-Runde gemacht und die habe ich mir zum Beispiel aus 2 Labs und einem Tradi zusammengebaut. Das war auch okay. Hm. Weil da machen die Labs dann Sinn, weil bei dem Regen dann da irgendwo im Busch zu suchen, ne, das ist auch so bedingt schön. Da finde ich dann die Labs schon wieder ganz angenehm. Also das habe ich mir heute auch gesagt, nachdem ich vorgestern ja versucht habe, nach der Arbeit einen Multi anzugehen, der seit 4 Wochen brach liegt und keiner geht ran. Ne? Ja. In der kleinen Ibia bei Bomlitz. Ja, das war dann Zecke Nummer 2 innerhalb von 3 Tagen. Ne? Jetzt habe ich dann heute nach der Arbeit gesagt, nee, heute mal nur ein Lab. Ne? Also da ja, die sind dann auch mal, ab und zu finde ich sie gar nicht schlecht. Also wie gesagt, ich finde auch mal, die werden dann langweilig schnell. Also wie gesagt, so für den Motorradtour zum Beispiel. Wenn ich mit dem Roller fahre, ist kein Problem. Mit dem Motorrad, da steigst du dann 6-mal ab und dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Weil du jedes Mal abschließen musst, Helm ab. Aber da kannst du Labs dann gut machen. Ne? Da musst du nicht lange suchen, da hältst du irgendwo an, liest was ab, fährst weiter. Also dafür ist das gut. Und man lernt ja auch ein bisschen was. Ne? Also Labs sind ja durchaus, wo ich immer sage, manchmal lernt man was. Ne? Manchmal. Ja, das stimmt. Ich wünsche mir aber immer möglichst wenig. Ja, ich sondiere das, was ich lerne, auch nur auf den einen Begriff, den ich eingeben muss. Ne? Ja, wir waren auf dem Kiez, auf dem Beatles-Platz und dann solltest du sagen, wie viele Songs der Beatles da eingraviert sind. Und das sind 70 Stück im Kreis da eingraviert. Das, ja, ist so bedingt schön. Da habe ich neulich 70, wo du das gerade sagst, ich habe neulich in Lab angefangen, weil ich in der Nähe ein Mystery gefunden habe. Oder da lag der Mystery, und dann denke ich, oh, hier ist ein Lab in der Nähe, guckst du mal, da musste ich Kopfsteinpflastersteine zählen vor einem Denkmal. Ja, das sind so Sachen. Und dann sind die natürlich nicht in 7 Reihen, nein, oh, ich habe 3-mal gezählt und irgendwann habe ich gesagt, okay, es sind ungefähr so viel und habe dann einfach durchprobiert. Ne? Also liebe Hörer, ihr hört, also ihr seid ja auch Owner. Man kann es auch etwas übertreiben und nein, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Und dazu ein schönes Beispiel heute den Lab, den ich gemacht habe, es waren noch 3 Stationen vom Lab offen, da musste ich ein bisschen einmal um den See rumlaufen, habe ich dann heute gemacht, weil die Zeit auch irgendwie passte und das Wetter war gerade trocken und eine Station war, wer hat die Seilbahn gebaut auf einem Spielplatz, so Spielplatz ist ja immer ein bisschen schwierig, beim ersten Mal konnte ich nicht hin, da waren da Kinder, weil da bleibst du weg, machst die anderen beiden erstmal auf der Rücktour, waren die weg, ich habe alles abgeguckt, ich habe alles eingegeben, den Hersteller dieses Sitzes von der alles Mögliche, bis ich gefunden habe, wer dieses Kackding gebaut hat. Ne? Und da musst du ja auch gucken, kannst du mit Umlauten oder ohne Umlaute. Ja, ja. Alter Finne. Also der denke ich mal, Leute, was soll das denn? Dann schreib doch einmal, wie viel Pfosten hat die Seilbahn? Ja. Meine Güte. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, aber das ist relativ selten. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ich will die auch nicht schlechter machen, als sie sind, um Gottes Willen. Nein, nein, also im Endeffekt, ich nehme die auch ganz gerne mal mit und ja, viele sind auch wirklich gut gemacht. Okay. Ich sehe schon, das mit den 90 Minuten, naja. Neunkescher. Probleme. Genau, ja, Neunkescher. Wir sind knapp drüber. Nee, wir sind noch nicht, wir haben noch 6 Minuten, aber so schnell werden wir es nicht mehr schaffen. GC, welche Name? Oh, wieso ist der so klein hier? GC9B7YA. Nee, 4. Scheiße. Ja, ich dachte nur, ich kann nicht gut gucken, aber ich merke, du bist auch alt. Nee, also GC9B7Y4 in der Seitenstraße. Da hat sich mal wieder einer... In der Form einer kleinen... Was haben wir da eigentlich rausgesucht? Ich muss gerade mal gucken. Wieso haben wir den genommen? Das war ein Neukescher, ja. Ach so, das war, glaube ich, der Anfang, ne? Das war der am Anfang. Also er wurde gepublished und der erste hat es erstmal nicht gefunden, ist die Dose schon versteckt. Dann genau, kam Marie 5566, relativ jung, 10 Caches gefunden. Ich habe die Dose gut finden können am selben Tag. Und am selben Tag hast du dann den Tipp rausgehauen, dass es vielleicht eher uncool ist, als Co-Owner die eigene Dose zu loggen. Ne? Stimmt. Denn die, ist nämlich, die gute Marie ist nämlich als Co-Owner mit aufgeführt. Genau, hat sie auch gelassen. Das hat sie also nicht weiter gestört. Also der Erste hat das Ding, muss man auch mal dazu sagen, der Erste hat das Ding 4 Tage vor Publish gelockt. Der Büffelhüfte. Ja, der hat das am 10.5. gelockt und am 14.5. wurde der erst gepublished. Und dann hat der am 14.5. den nicht gefunden. Allein das passt alles schon hinten und vorne nicht zusammen. Und am 14.5. hat dann aber die Mitownerin oder Mitowner, der die oder das hat dann die Dose gut gefunden. Und dann habe ich da ein bisschen rumgenölt. Aber ja. Aber Büffelhüfte ist bestimmt so einer, der sitzt im Auto und denkt dann, oh, guck mal, da geht jemand hin, der versteckt bestimmt gerade einen Cash. Muss fast so sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber also, ja, aber da denke ich halt dann manchmal aber auch, wenn er jetzt halt nachträglich gelockt hat und sich verklickt hat im Datum, ne? Also manche locken dann irgendwie einmal die Woche oder so, dann passiert sowas halt, ne? Ja, das kann es halt sein, ne? Aber ja, bestimmt. Denn der war ja am Anfang jetzt in dem Screenshot, den wir da haben, da war er noch nicht da drauf, ne? Aber wenn du mal so, nee, war auch nicht. Wenn du mal so hochscrollst, ne? Wirklich, also die Zahl der Funde korreliert auch mit der Länge des Logs. Also Steffi hat 3 gefunden und lockt mit 26, 25, 21. Ja, aber guck mal hier über dir, Wolke 0815, ne? Der lockt ja auch nur mit einem Satz, ne? Mit 25.000 Pfunden. Ja, das hat ein bisschen andere Gründe. Ach so, okay, vielleicht. Die 4, die du da übereinander siehst, SRRI zum Beispiel. Ja. Ach, ist ein das sind ja alles hier. Mir, ja, der okay, gerade mal 4, 5 Jahre dabei ist, die sind Massencacher. Ah, okay, okay. Sind ja, das die, also die auch immer auf der Bank sitzen, bei euch da? Nee, das ist aus Hamburg sind die. Die loggen wirklich alles weg. Also er ist Außendienstler und wenn die denn mal Feierabend haben, ich hatte mal mit ihm unterhalten, er sagte doch, nee, mir ist das eigentlich scheißegal, was das für Caches sind, dann will er auch Masse machen. Also da stehen die auch drauf. Oh, gut, ja, jeder, wie das Ruby mag, ne? Ja, ja. Keine Frage. Ich find's seltsam, aber mein Gott, also wenn er da Bock drauf hat, immer voran. Ich wollte mal, wenn man alles mitnimmt, das war vielleicht früher im Leben auch schon so, ne? Ja. Ja, nee, kann ich auch verstehen. Einfach, wie gesagt, der ist hier bei uns irgendwie Vertriebschef oder was. Der hat wirklich viel zu arbeiten und wenn die dann mal raus dürfen, dann so richtig, weißt du, jetzt haben sie mal Freigang und dann aber auch richtig. Ich meine, andersrum ist natürlich so, in Hamburg findest du natürlich auch ein bisschen mehr, als wenn du hier mitten in der Heide sitzt, ne? Ja, die fahren aber auch wirklich, die fahren ganz Deutschland. Mhm. Der dürfte auch in allen Ländern Europas mittlerweile, also dadurch, dass er ja für uns, für die Firma viel unterwegs ist, schon alles Mögliche eingesammelt haben. Aber dann kommt ein richtig kluger Newbie, die du heute noch gefunden hast. Oh, ja, geil. Den habe ich nicht gefunden. Den hatte mir der Himberger den Hinweis gegeben, dass da jemand richtig rumradelt. Und, ja, der muss ja richtig Granate. Und also, ich habe dann tatsächlich. Bevor wir das, also das ist der Owner heißt, der Owner, der Cacher heißt 130994. Also das ist der Cacher-Name. 130994. Und der requestet jetzt zum Beispiel bei Scorpius, können wir mal die Scorpius-Nummer können wir mal raussuchen. GC3HN3R. GC3HN3R. Ist er jetzt überall am Nietzarchiv Glocken, Naturschutzgebiet und privat? Genau, mitten auf dem Feld und privat und solche Geschichten. Ja. Also hat er massiv, ich hatte jetzt nur ein paar rausgesucht. Drei Stück mal eben, ja. Ja, genau, es waren aber, wenn man so im Bereich da guckt, ringsherum, alles so was so an Fragezeichen und so war, hat er dann erstmal einen reingehauen. Ne? Ja, kennt da keine Gnade. Er hat echt nicht begriffen, dass Mystery nicht an den Koordinaten liegt. Ja. Ja, es schreibt der Chatkreis, fällt mal wieder auf, dass die Bewertungen der Loks überhaupt nicht genutzt werden. Nichts hilfreich und nichts Großartiges, das stimmt. Das wird eben noch selten gemacht. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich würde mal vermuten, dass in der App nicht geht, ne? Genau, ein Großteil, wenn die App lockt oder über irgendwelche Apps lockt, ja. Ich logge ja auch vieles, wenn ich nicht am Wochenende eine Tour gemacht habe, so Einzelcaches wirklich dann mit CGO. Und da kannst du ja nichts. Ja. Ne? Also dann. Aber nochmal zurück zu dem Onkel hier. Ich habe ihn dann auch mal ich habe noch keine Nachricht bekommen. Ich habe ihn dann mal angeschrieben, was ich sehr faszinierend fand. Man kann ja eine E-Mail über Groundspeak direkt verschicken, also über die Seite. Das mache ich dann auch immer so. Und Groundspeak hat wohl wieder kaputt gespielt, weil wenn du es abgeschickt hast, sind dann alle Umlaute im Arsch dir nach. Kriegst ja angezeigt, was du verschickt hast. Ne? Das ja, ist kannst du eine Kopie senden lassen, ja. Ja, da sind dann alle Umlaute wieder weg. Also da steht dann wirklich so Beige, Dollar, Hash, 228, Semikolon. Ich habe ihn geschrieben, beschäftigt man sich heute wirklich keine 10 Sekunden mehr mit etwas, bevor man beweist, dass man so gar keine Ahnung hat. Mystery Caches liegen nie an ihren Koordinaten, daher sind es ja Mystery Caches. Jetzt eine NA zu loggen, weil ein Cache virtuell auf einem Feld liegt, wirkt offen gestanden schon ziemlich unintelligent. Es gibt auch so viele Hobbys, da ist doch bestimmt auch was für dich dabei. Also bis jetzt hat er mir nicht geantwortet. Keine Ahnung, ob noch was kommt. Aber ich fand den also so hohl, da musste ich auch echt, immerhin habe ich es geschafft, ohne beleidigende Worte zu schreiben. Finde ich, war ich richtig stolz auf mich. Und also ich denke halt immer, wir haben ja auch ein paar Zuhörer, die vielleicht durch Zufall auf dieses Hobby stoßen und auch durch Zufall auf unseren Blog oder auf den Podcast hier stoßen. Leute, informiert euch einfach. Ja. Ne? Und wenn sowas hier zum Beispiel ist, und ihr denkt, oh, guck mal, das liegt aber irgendwie bei meinem Nachbarn auf dem Feld oder so, schreibt doch einfach den Owner direkt mal einmal kurz an. Ne, pöbelt nicht irgendwie in Logs rum, beziehungsweise ich meine, den Nietz-Archiv-Knopf hat er auch gefunden. Also so ganz unbedarft kann er nicht ans Hobby rangehen. Vor allen Dingen nicht immer gleich pöbeln. Das ist immer so, man kann es ja mal einmal mit einem netten Satz vorher versuchen. Mika schreibt übrigens gerade, die Umlaute sind nur auf dem Bildschirm weg, nicht in der E-Mail. Oh, das ist gut. Ah, okay, okay. Aber ja, peinlich genug davon ab. Das ist tatsächlich, das fällt mir gerade echt auf. Also ich meine, er war zumindest nicht zu blöd, Nietz Archiv zu locken, ne? Ja. Also er hat sich schon ein bisschen damit beschäftigt, was man hier machen muss. Deswegen, ne? Also, deswegen verstehe ich es noch viel weniger, was das, also. Ja. Ich weiß. Ja, auf jeden Fall, also, der im Bereich so südwestlich von Lüneburg ordentlich mal versucht, alle Mysteries ins Archiv zu schicken. Ich glaube, einige NA-Logs wurden noch irgendwie gelöscht oder so, hatte ich gesehen. Also ich hatte noch ein, zwei Links bekommen, die gingen sehr. Ich hätte mich früher gar nicht getraut, einen NA zu loggen, bevor ich nicht mal genau gewusst hätte, was ich da tue. Also es ist doch klar, dass das nicht zu Begeisterungsstürmen führt, wenn man NA loggt. Ja, gut, also. Ach ja. Vielleicht hat er aber auch gedacht, Nietz Archiv heißt, wenn ich das hier logge, dann kann man meinen Log nicht mehr löschen. Das ist archiviert für die Ewigkeit. Ne? Vielleicht wollte er sich einfach wichtig tun. Es ist zu befürchten, dass es sowas auch ist, ja. So, dann haben wir den nächsten. War das überhaupt ein Newbie? Weiß ich gar nicht. Endlich Neues vom Kollau-Wanderweg Nummer 1. Das ist schon, wenn schon Nummer irgendwas da steht, dann GC90FAN. Also GC90-Fan sozusagen. GC90FAN. Da hat ein Owner einen rausgehauen und dann kam ein. Genau. Dann kam der erste DNF am 29.04. Genau. Dann am 1.5., 1.5., 6.5., 9.5., 9.5., 9.5. und keinerlei Reaktion vom Owner. Genau. Und dann hat am 14.5., also quasi 2 Wochen, nachdem der letzte den mal gefunden hat, dann jemand mal einen NA gelockt. Genau. Und zwar ohne Text. Also einfach nur, kann man ja diese automatische Benachrichtigung, genau. Und dann kommt von Mia Mama 2402 mit 645 Pfunden der Owner. Ein bisschen schnell die Bitte um Archivierung beim Reviewer. Nicht nett. Ich muss erstmal eine neue passende Dose bestellen. Hab gerade erst das Logbuch getauscht. Plötzlich war das Döschen weg. Ich kümmere mich. Bitte um freundlicheren Ton. Also das erste ist, warum disabled sie den nicht, wenn er nicht da ist? Und das zweite ist, wo war denn der Ton unfreundlich? Es gab ja gar keinen Ton. Ich wollte gerade sagen, und dann, wenn das, was sie da schreibt, so ist, warum hätte ich nicht nach dem dritten DNF schon mal geschrieben, Leute, das Ding ist weg, ich muss mal was Neues holen. Ja, und dann disable ich den so lange fertig. Ja. Ich finde, dieses temporary disable scheint so eine Funktion zu sein, die ist so geheimnisvoll. Also, dass die es nicht viel mehr nutzen, werde ich auch im Leben nicht verstehen. Vielleicht haben alle Angst aufgrund dieses Symbols, dass sie es verwechseln, dass er dann archiviert ist. Ich weiß auch nicht. Also kommt einem fast so vor, ne? Also es ist wirklich. Obwohl, da muss man auch mal sagen, wenn man aus Versehen irgendwie zweimal auf den falschen Knopf drückt und das Ding wirklich archiviert, obwohl danach gefragt wird, wollen Sie wirklich archivieren, ne? Ja. Für immer, ne? Gibt es die Möglichkeit, dass man den nochmal zurückholen kann? Ja, es ist. Also ich glaube, es geht nur nicht, wenn er zwangsarchiviert wird vom Reviewer, dann kannst du nicht wieder. Aber ich glaube so, wenn du da archivierst und ein Reviewer anschreibt, sagt, ich habe Mist gebaut, ich glaube, die können ihn dann wieder zurückholen, wenn ich dann jetzt nicht falsch informiert bin. Ne? Ja, da gehe ich von aus, ja. So, also von daher keine Angst, auch mal Disable zu machen. Und wenn ihr außerdem archiviert habt, schreibt den Reviewer an und der kann euch da schon helfen. Ne? Ja, also es ist manchmal anstrengend und seltsam. Ich finde halt auch, der Ton in den Logs wird halt überbewertet. Ne? Ja. Man sollte ja immer. Wobei der nächste ist auch wieder. Wir kommen nämlich dann zum nächsten, der freundlich ist. Ne? Ja, wir haben ihn zwar verlinkt, aber könnte schon wieder vergessen, ist schon wieder alles gelöscht worden. Das ist schade, im Moment wird viel gelöscht. Der Cache ist GC9BKRM Vollpfosten. GC9BKRM Vollpfosten. Und da wurde dann am 24.05. Nietz Archiv gelockt mit, wieso glaubt nur der HSV, das ist der Ownername, zu wissen, dass die hiesige Cachergemeinde es für wichtig erachtet, Kenntnis darüber zu erlangen, dass er einen Vollpfosten kennt. Er kennt einen Vollpfosten mit ganz viele Ausrufezeichen dahinter. Toll. Und teilt das hier im Listing öffentlich mit, weil er meint, es könnte uns Mitcacher interessieren. Eine aus unserer Mitte ist also ein oben beschriebener Vollpfosten. Das ist schon das vierte Mal das Wort benutzt. Jetzt können wir alle mal darüber nachdenken, auf wen uns dieses Schimpfwort wohl zutreffen mag. Denn wer dieser Kescher, der die durch besondere Dummheit auszeichnet sein soll, wird er uns ja nicht verraten. Dazu ist er ohne zu feige. Ich will das jetzt aber wissen. Ich will das wissen, wer die Person, die hier freizügig und offen schwerste Intelligenzminderung bescheinigt wird, sein soll. Ach nee, lieber nicht. Das, was der Owner über seine Mitcacher denkt, gehört nicht hier in einen Cache. Das kann er gerne für sich behalten oder woanders posten. Von Jute Klock, J-U-T-E-C-L-O-C, mit immerhin 6.000 Pfunden, also kein Newbie. Ich hab, also dieses Nietz-Archiv habe ich nicht verstanden. Ja, ist es denn aber irgendwie so gewesen, dass er da jemanden verlinkt hat im Listing? Nee, der hat einfach nur im der Text ist auch noch der gleiche. Der Ausdruck Vollpfosten ist ein Schimpfwort für eine Person, die sich durch besondere Dummheit auszeichnet. Man vermutet eine Bezugnahme auf die der Duden, bla bla bla bla. Und dann hat er irgendwo geschrieben, er hat wohl irgendwo geschrieben, dass er einen kennt, der zu dem der Begriff passen würde. Ohne Namen, ohne alles. Hat er einfach so geschrieben. Ah, okay, weil er hat also, nämlich nachher nochmal geschrieben, dass er das Listing leicht abgeändert hat. Und ich habe jetzt gedacht, da war tatsächlich irgendwie eine Verlinkung auf eine Person drauf oder so. Nee, der hatte wohl nur stehen, dass er eben einen kennt, den er für sowas hält. Vor allem ging es danach auch weiter. Also, rein Note, ich habe hier noch einen FP nach und bla und egal, was gemeint ist. Es gehört sich nicht, einen anderen Cacher zu beleidigen und boah, also sowas unfassbar lächerlich. Mittlerweile ist dann alles gelöscht von diesem ganzen Schwachsinn. Ja, aber jetzt, der eine schreibt ja, egal wer gemeint ist, es gehört nicht einen anderen Cacher zu beleidigen. Ja. Was ist da unklar? Der Owner schreibt doch, jeder von uns hat jemanden im Kopf und er selbst auch. Damit ist ja wohl kaum der Cache wird gemeint. Nee, weiß vor allem, als wenn Vollpfosten jetzt die Riesenbeleidigung wäre. Ja, davon mal ab, könnte es vielleicht sein, dass der Cash tatsächlich irgendwie ein Pfosten ist oder so? Also ich meine... Ja, das wird also dann dazu kommen, aber er hatte wohl im Log halt stehende, im Text stehen, dass er irgendjemanden kennt, den er für einen Vollpfosten hält. Ja, ich auch. Kriegen wir jetzt keinen Kommentar, dass wir unseren Podcast zumachen müssen. Ich wollte sagen, also das, ich glaube, bei manchen sitzt ein bisschen das Nervengerüst im Moment. Ja, aber da nicht, leider nicht so stramm wie der Aluhut. Ne? Ja, das wäre echt absurd, ne, oder? Ja, das. Ich denke dann immer, weil selbst wenn derjenige, der YouTube-Clock hier, wenn er sich daran stört oder was, ne, dann denke ich immer, schlaf doch mal eine Nacht drüber und es ist wirklich jetzt wert, da so einen Aufsatz zu schreiben. Also, ja, es ist wirklich. Ich meine, den lockt auch den scheiß Cash und Arsch geleckt. Also, weiß ich nicht, hat er den überhaupt gelockt? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Nee, hatte, glaube ich, nur den Kommentar drin, ja. Ja, es gibt, also ich sage ja auch mal, das ist also seltsame Menschen. Die hat ja dann noch nachher geschrieben, der YouTube-Clock hat geschrieben, der Owner hat die entsprechende Textstelle entfernt. Ja. Er möchte in Zukunft auf so missverständliche Aussagen verzichten. Ja. Schrieb er dann darüber, der Owner, danke, wie gnädig. Danke und bitte, ja. Wie gesagt, schade, dass ihr es nicht mehr lesen könnt, ist auch schon leider alles gelöscht. Die Bilder können wir ja nicht einstellen, da geht es dann schon wieder um Recht, Urheberrecht. Ja, ja. Also man sieht, es gibt Bekloppte. So geht's dann auch weiter beim alten Elbdeich 6. GC8PMQ1. Das ist immerhin mal nicht gelöscht. Da hat dann Flo am 14.05. hat Flo, genau, 070978 geschrieben, leider kein Logbucheintrag, da Logbuch voll und Cash schon leicht schlammig. Ne, Cash. Ach, Cash. Also ohne, Cash, auf jeden Fall ohne E hinten, natürlich. Genau. Aber nicht mit S, sondern mit C ausnahmsweise. Ne? Genau. Dann hat der Owner geschrieben, Pauli Klaus, Cash kontrolliert, Dose war wohl mal im Wasser, das ist korrekt, aber Logbuch trocken und Platz zum Loggen, siehe Foto, daher werden kürzlich die Fundlogs von Blabla und Blabla gelöscht. Genau. Stimmt, er hat auch ein Bild drin, also das Logbuch sieht noch nicht mal nass aus, also hätte mich ja gewundert, also Pauli Klaus hat da viele Caches liegen und die sind eigentlich echt gepflegt. Also es sind keine dollen Caches in meinen Augen, aber gepflegt sind die auf jeden Fall. Und dann ging's los, dann kamen die Rudis. Dann haben wir wohl nicht richtig durchgeblättert abends um 23 Uhr, dann werde ich wohl nochmal hin müssen, um den zu loggen. Und dann der nächste direkt danach nochmal, habe deinen Eintrag jetzt erst richtig gelesen. Wir haben das Modder-Ding unter der Planke sehr wohl in der Hand gehabt und das Logbuch herausgeholt. Von wegen waren uns zu schade. Aber er hat doch ein Bild davon, dass es noch Platz ist. Ja, das Modder-Ding, also ich meine, wenn du da auf dem Bild anguckst, der Paddling sieht wirklich aus, als wenn der irgendwie im Schlamm lag. Ja, der aber Paddling, das Logbuch ist ja trocken. Wollte ich ja sagen, aber das Logbuch war einwandfrei. Dafür hat man doch ein Paddling, damit der... Vor allen Dingen kommt dann nochmal Flo wieder, nachdem die Rudis durch waren, kommt dann Flo nochmal. Und da hatte ich geguckt, der ist schon seit Jahren dabei. Also der casht nicht viel, aber seit Jahren dabei. Guten Tag. Ich bitte Sie, Ihre Einstellung ein wenig zu überdenken. Wenn zwei Loks am gleichen Tag darauf hinweisen, dass das Logbuch voll ist, kann das kein Zufall sein. Wer sich dazu meine Statistik ansieht, sieht, dass ich keineswegs mir zu fein bin, auch mal in den Dreck zu fassen. So viel zum Hobby überdenken. Ich bitte höflichst darum, die Logs von den Rudis und mir stehen zu lassen. Wir haben das Logbuch durchgeblättert. Weder am Ende noch zwischendrin haben wir Platz zum Eintragen gefunden. Also, die haben doch einen an der Klatsche, die beiden. Hat er die denn wenigstens gelöscht, die Einträge? Ja, hat er. Das hat er auch gut gemacht. Jo. Ich guck grad. Ja, stimmt. Ja. Und das ist auch gut so. Das ist das einzig Richtige, weil die beiden Spinner haben den... Da stand auch irgendwas von Vatertastur irgendwo noch drin, wo ich so auch dachte, alles klar. Ich glaube, genau, im Fundlog stand da was drin von Vatertastur oder sowas. Oh, guck mal, nee. Oder Junggesellenabend oder irgend sowas. Gefunden, Logbuch leider voll, kein Eintrag möglich. Cash hat schon den Abgrund gesehen. Ja. Stimmt, auf Junggesellenabschieds bei Rieselwetter gefunden. Ja, genau. Vielleicht war da, liegt da das Problem des... Genau. Das Rätsels Lösung, ne? Da jetzt rumzudiskutieren, also, nee, sorry. Aber es geht um einen Punkt. Ein Punkt. Ja, ne, aber er ist natürlich nicht zu fein und ich meine, wer in 10 Jahren 608 Caches findet, der hat es natürlich nicht nötig. Ne? Also könnt ihr nachgucken, die Logs sind noch da, außer die Found Logs, die sind weg. Immerhin. So, dann haben wir. Oh, das Lock ist sogar wieder weg. Leck mich am Arsch. Ja, den kann ich nicht mal nachlesen. Da hatte ich mir nur den Link gemerkt. Ja, okay. Also es ging um Geocaching dreimal Unterstrich. Das war das mit dem Ficken, ne? Das war das, genau. Das hatte er, da habe ich meine Freundin das letzte Mal gefickt oder irgendwie so ähnlich. Genau, da hatte er, wie lustig, da habe ich das letzte Mal meine Freundin auf der Parkbank gefickt. Genau. Und der ist am 26.05. gejoint und am 26.05. das letzte Mal drin gewesen und jetzt ist er gelockt. Ja. Ja, tatsächlich hatte der noch ein bisschen mehr an Loks rausgehauen, die dann immer irgendwie doch sehr sinnfrei waren. Ja, angeblich hat er irgendwo einen kaputt gemacht und fand nicht alle. Genau, ich werde die alle zerstören. Geocaches sind schlecht oder irgendwas hat er, ja. Also der übliche Spinner, der jetzt mal einmal seinen Spaß haben wollte, jetzt wird er sich sicherlich noch ein, zweimal so einen Sockenpumpen-Account, Poppen-Account klicken. Und dann wird er verschwunden sein. Genau, und dann wird er wieder in irgendwelchen Facebook-Gruppen anfragen, ob er Mitglied sein darf. Genau, ja. Na, solche Leute sind das nämlich. Geocaching mit drei Unterstrichen dahinter war er, hieß er. Wie gesagt, toter Account. Lohnt sich gar nicht mehr zu gucken. Dann kommt wieder so ein Traum-Owner mit Potenzial. Ja, und zwar haben wir ja den GC99MP7. GC99MP7 im ehemaligen Gefängnishof. MP7? Oh, passt ja schon zu Gefängnishof. Ja, stimmt. Genau. Ja, war sehr kurzlebig, der Cache. Am 23.04. hat er ihn gelegt und auch gleich wieder temporary disabled. Dann waren aber auch schon der erste leider vor Ort, der natürlich nichts gefunden hat. Am 10.05. waren dann nochmal, wurde nochmal nachgefragt, ob denn jetzt noch irgendwas passiert. Was ja auch immerhin drei Wochen später ist. Ne? Genau, dann hat er geschrieben, nee, wird morgen platziert. Nächsten Tag hat er geschrieben, nee, jetzt kann ich doch nicht platzieren, da er erst mit dem Eigentümer sprechen muss. Dann kam Nietz Archiv von Hoya und dann hat er ihn am 15.05. mit dem Punkt zugemacht. Also ja, ich hoffe, dass sein Hobby ähnlich, also sein Leben in diesem Hobby ähnlich schnell vergeht wie sein Cash. Aber der hat ja tatsächlich schon 7 Dinger gelegt, ne? Ja, der ist da wohl schon ganz bekannt für, dass er da wohl jeden Tag irgendwie einen raushaut und das alles nur Scheiße ist. Sind die denn noch aktuell, die 7 gelegten? Muss man gucken hier. Ein bisschen langsam. Ja, 2 sind archiviert von den 7. Guter Schnitt. Aber er hat natürlich auch der eine ist überhaupt nicht gefunden worden, der andere ist immerhin mal gefunden worden. Ja, also ohne mit Potenzial nenne ich die immer. Ja, ja. Von denen werden wir bestimmt noch was lesen hier. Ja, das ja immer so auch. Wiederkehrende Kandidaten. Ja, der nächste ist, glaube ich, auch so einer. Der hat aber schon einen Favoritenpunkt bekommen, sagt hier gerade der Chat. Da habe ich gar nicht drauf gesehen. Genau, der nächste Owner. Rubrik Hall of Shame. Ja, das passt eigentlich. Der nächste Owner ist, dem gehört der Cache GC9A759. Der Marek. Marek 9 Fischer. A759. Marek Fischer und sein Vierländerpfad. Ja, der ist relativ großartig. Lass mal ein bisschen blättern genau. Hier. Da ging es nämlich schon damit los, also dass er gepublished wurde. Und dann hat Geocache FTF gemacht. G.O.Cache. Ja, genau. Der Kollege. Das ist der richtig intelligente. Genau, der hat dann den FTF gemacht. Also wahrscheinlich. Denn, ja, man weiß es nicht ganz genau. Ja. Genau, der hat nämlich bei diesem Multi am Start schon gleich eine Dose mit Lochbuch gefunden. Und auch mit dem Funklock schon drin vom 24.04. Wobei das ja dann auch schon quasi 2 Wochen vorher war. Das ist aber auch so ein Cache. Da waren meine ganzen Kumpels. Geocache ist der mich erstmal bepöbelt hat, weil ich irgendwo das nicht so gut fand, dass sie zu Corona-Zeiten noch schrieben, dass sich alle getroffen haben. Dann Frau Kicks kommt dann als Nächste, die hat mir ja unterstellt, dass ich betrüge und Punkte geil wäre. Also die ist halb so lange dabei wie ich und hat genauso viele Punkte, muss man dazu mal sagen. Mhm. Dann kommt noch Systemsprenger, die hatten wir schon im Buchholz, weil sie da bepöbelt hat, irgendein Owner, weil der irgendwas nicht richtig gemacht hat. Nein, das waren die Gerhard Katz bepöbelt haben. Ach ja, genau, die haben die Reviewer bepöbelt. Warum sie hier Reviewer wild machen und nicht in ihrem blöden Bundesland bleiben. Großartig, da ist wirklich Action ja. angesagt. Siggi Bär ist der einzig Normale da drin, Geos Kelly. Und Siggi Bär hat immerhin mit Lock folgt. Tja, Siggi, da hättest du ein bisschen schneller schreiben müssen. Da war das Ding schon gelockt. Jetzt kriegst du nicht mal deinen Punkt. Ja, auf jeden Fall hat er irgendwie, also Frau Kicks hat dann irgendwie auch ein FTF gemacht an einer von den Dosen. Und irgendwie gab es wohl an allen, es waren glaube ich 4 Wegpunkte plus dann Final, gab wohl überall eine Dose mit Logbuch. Ne? Also muss man mal ganz klar auch sagen hier, ne? Also die ganzen Cacher, die wir jetzt genannt haben, die haben überhaupt nichts verkehrt gemacht. Ich habe auch schon mal so einen Cache erlebt, das ist schon ein paar Jahre her, aber da kann mich da auch dran erinnern, der war auch schnell wieder zu, dass da einer ein Multi gelegt hat, wo an jeder Station ein Logbuch drin war. Weil er offensichtlich überhaupt nicht begriffen hat, worum es geht. Und das Geilste ist, dass er im Final auch noch in den Additional Waypoints drin hatte, also mit Koordinaten. Also holer geht's gar nicht mehr. Also ich wüsste nicht, wie man noch mehr Fehler in einen einzigen Cache bauen kann. Wundert mich jetzt auch ein bisschen, dass den Reviewer da nicht das aufgefallen ist. Also zumindest bei dem Final mit den veröffentlichten Koordinaten hätten zumindest mal nachfragen sollen, ob das wirklich so gedacht ist. Ne? Ja. Das muss ich auch sagen. Ja gut, das ist jetzt auch Zweiraum-Wulli, die haben da ganz frisch angefangen. Ja gut. Kann ich verstehen. So, da, die müssen ja auch erstmal da reinkommen, das in eine Routine. Das kann ich sogar noch nachvollziehen. Aber ja, die hätten sonst spätestens mal fragen müssen. Ich habe auch noch, selbst jetzt hat er noch mehr Watcher als insgesamt Log-Einträge. Das sind immer noch 12 Watcher. Wie geil, das finde ich. Dann weißt du schon, so ein Cache ist gut. Dreimal gefunden oder so, aber schon mal 12 Watcher auf der Liste. Aber hat, jetzt muss ich mal überlegen hier, hat der, jetzt hat er noch die Tratis liegen da, wo vorher die Station von dem Final, also von dem Multi war. Ich sag's mal so, ich glaube, aus dem Owner wird nicht mehr richtig was. Es gibt einfach so bei Owner, die sollten so am zweiten, dritten Mal begreifen, ja, okay, ist vielleicht doch nicht so mein Hobby. Ja, also ich denke halt auch immer, und da kommt dann wieder das Problem, wenn du einen Owner hast, der noch nicht einen Cache gefunden hat und Caches einreicht, ne? Mhm. Also da muss es irgendwie eine Sperre geben. Na, eine Sperre nicht, aber ich denke mal so auch als Reviewer, auch wenn es heißt, ja, wir müssen das nur kontrollieren, ob's, da sollte man vielleicht doch mal genauer hingucken. Ne? Ja, wobei ich möchte jetzt mit den Reviewern euch tauschen, weißt du? Die haben so 5000 Leute und sollen genauer hingucken. Schwierig. Ja, aber vielleicht können wir ja einfach mal uns darauf einigen, dass alle Reviewer unseren Podcast hören und sich einfach mal aufschreiben, wer hier so genannt wird. Dass ja, man bei denen dann zukünftig. Siehst du, Rainer Willkür ist heute nicht mal da, du. Da geht das schon los. Ja, vielleicht haben die alle das nicht auf dem Zettel gehabt, weil es keine 2 Tage vorher Reminder Beitrag gab. Ja, da denke ich nicht immer dran, das stimmt. Nee, das ist so. Ich wurde heute dann quasi kurz vor Feierabend dran erinnert, dass es kein Aufruf gab diesmal. Oh, ja, aber ich sehe gerade, der Chat hat sich schon wieder etwas umgewechselt. Da sind ein paar weg, ein paar neue zu. Ist hier wieder dein Lieblingsname? Filia Nocturtle, ne? Ja, irgendwann wird's klappen. Filia Nocturtle, ich kann es langsam. Obwohl ich finde, bei Dreckboller, da muss ich auch aufpassen. Nach 3 Jahren ist es auch schwierig. Das stimmt. Ne? Kommt man auch mal schnell miteinander. Ja. Genau, dann haben wir noch einen etwas not amuseden Owner. Ne? Oh, jetzt kommt gerade wieder Datenspende rein. Das war ein schön. Ja, also es hat natürlich auch Auswirkungen, genau, auf die Owner. Und da haben wir das Log GL14DBR51 vom Technologist 3. Der ist mir deswegen aufgefallen, weil seine Caches kenne ich natürlich hier. Der ist hier im Umkreis bei uns bekannt. Der macht gute Sachen. Ja, der macht eben nicht diese völlig überrissenen, aber schon ganz geile Sachen, aber die jeder hinkriegt sozusagen. Ich kriege das gar nicht so. Das sind halt keine Gadget-Caches, wo du eine halbe Stunde sitzt, sondern die kannst du halt abarbeiten. Das sind aber trotzdem geile Basteleien, ohne dass du dir den Arsch aufreißen musst, genau. Und die sind echt, also zum großen Teil großartig. Die gefallen selbst mir. Also das sind schon immer besondere. Genau, und er hat hier quasi die starke Landart archiviert. Genau, das ist so ein in die Karte gezeichnete Mystery. Wie heißt das? Geoart, ne? Das heißt Geoart, genau. Genau. Und da hat er archiviert mit dem Log vorbei die Zeit des gediegenen, lautlosen und mysteriösen Hobbys hin zum sonntäglichen Familienspaß für die gelangweilte und entertainmentsüchtige Pokémon-Generation. Es gibt viele Dinge, die ich wohl hinnehmen muss, aber für wen ich meine Zeit und mein Geld opfere, gehört nicht dazu. Und ich muss sagen, leicht angepisst. Ja, und ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit in den zwei Sätzen. Ja. Also ich kenne ihn ja. Also das ist sowieso ein ganz ruhiger Typ, der auch immer sehr drüber nachdenkt, was er so erzählt. Der wollte auch zum Beispiel nie im Podcast, weil er sagt, nee, so live da und so, das will er nicht. Mhm. Und deswegen war ich schon erstaunt, dass der das raushaut. Ich habe ihn dann auch nochmal angemailt, was los ist so. Also nein, er archiviert nicht alles, die anderen Serien lässt er auch noch offen. Aber die Landart war wohl eher einfach gehalten und da ist wohl, die ist wohl regelrecht überlaufen worden. Da hatte er keinen Bock mehr zu, weil er da wirklich nur noch so Loks gekriegt hat mit Punkt und hast nicht gesehen. Also ja. Ja, das wird dem nicht gerecht, ne? Das ist ja. Das, also man muss sagen, da manches läuft auch scheiße. Ja, aber wie gesagt, ich ärgere mich ja über solche, also mittlerweile ein bisschen weniger über solche Loks, aber ich ärgere mich halt auch drüber und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man sagt, wisst ihr was, Leute, ich persönlich zum Beispiel freue mich immer über jeden Lok, den ich kriege für meine Caches. Und wenn da jemand sagt, hier, nee, also da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, das ärgert mich irgendwie ein bisschen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann das ja vollkommen verstehen, was er da macht. Ja, vor allen Dingen ist es wohl nicht nur die Kurzloks, sondern ich glaube, die werden dann auch teilweise schon richtig fordert. Ja, da kommen dann so Leute, die sagen, wir müssen mal hier wasserfestes Logbuch wegen meinem Stempel. Also wirklich, wenn ich da ohne wäre, ich glaube, Groundspeak wird mich erstmal für 4 Wochen sperren, nach wenn ich meine Antwort geschrieben hätte. Ja, ich wollte sagen, dann kriegst du dann wahrscheinlich Loks rein, dass du bitte kein Paddling benutzt, sondern ein größeres Logbuch, weil du deinen Aufkleber nicht reinkriegst. Ja, also da wäre ich, da würde ich auch wirklich leicht explodieren. Ich gucke gerade mal den nächsten, den wir nehmen. Der ist wieder unfassbar. Also du siehst mal, wie viel. Die Loks sind auch schon wieder weg, ey. Ja. Ja. Wir hatten hier für GC6HEZ6, Kedinger Hafen von Bützfleth, tatsächlich da DNF-Loks drin. Ja, und die sind alle weg. Ja, und das waren alles so auch Experten hier anscheinend mit vier Funde, ja. Alle 4 Funde, wahrscheinlich alle mit derselben IP-Adresse, ne? Ach, ich weiß, warum die weg sind. Ah, nee, das weiß ich schon wieder. Ja. Der Owner wollte das nicht so richtig machen und ich habe gedacht, nee, das finde ich irgendwie, das fängt an, mir auf den Keks zu gehen. Ich habe mich mal in Groundspeak gewendet und gefragt, ob sie wirklich solche Qualität von Loks haben wollen. Also jetzt kann ich mir in etwa vorstellen, wo die Loks geblieben sind. Okay. Und die da habe ich tatsächlich mir die Arbeit gemacht, dahin zu schreiben. Dann bist du schuld, dass aufgeräumt wurde im Internet und weniger Datenmüll rumliegt. Die Loks waren, was für ein Kack-Hinweis, da hat es noch nicht mal für ein C gereicht, den Kack. Der nächste hat dann wieder, was für ein Kack-Hinweis, immerhin mit CK, der nächste wieder ohne C. Kack-Hinweis und der letzte dann, was für ein Scheiß-Hinweis. Wobei Hinweis auch abwechselnd immer mit SZ und S geschrieben wurde, ne? Ja, und groß schon mal gar nicht. Nee, genau. Okay, also die war mal, wahrscheinlich haben die 4 ihre Rechtschreibung gemeint und gar nicht den Cache, aber naja. Ja, nee, den Hinweis. Und ich weiß gar nicht, der Hinweis war doch gar nicht so scheiße bei dem Cache, oder? Jetzt macht man die Dinger, das sind Kedinger Häfen. Ich habe die auch gemacht. Der Hinweis ist Spoilerbild, ja. Du brauchst keinen Hinweis. Das sind Caches, die sind da. Also da geht's um ich habe mal Bock, so eine Runde zu machen und richtig was abzuräumen, so eher Powertrail-artig. Also gar nicht jetzt böse gemeint, sondern ist einfach so eine Runde. Und ja, bei Powertrail ist ja allgemein eigentlich eher simpel gehalten, ne? Keep it simple. Ne? Ja, und die sind aber trotzdem gepflegt da, weil die haben Paddlinge und wenn da irgendwas ist, ne, da wird sofort das Logbuch getauscht und. Also das muss man da auch mal loben. Ob man die Caches mag oder nicht, ist eine ganz andere Frage, ne? Aber also die kümmern sich. Der hat ja wirklich da schön an der Elbe längs ordentlich was gelegt, ja. Also du kannst dich, also ab Stade kannst du im Prinzip bis Cuxhaven, also unfassbar. Da kannst du echt abräumen. Das ist unglaublich, was sie da fabrizieren. Wie gesagt, wird nicht jeder mögen, gar keine Frage und so. Aber ja, gut. Dann haben wir das große Geheimnis wurde gelüftet. Ja, also. Ich formuliere es mal vorsichtig. Ich fand's etwas eigenwillig. So spannend fand ich es jetzt nicht, dass man dafür einen Block einrichten muss und ein Puzzle spielen und dann ein Puzzleteil nach dem anderen einblenden. Aber Gott, warum nicht? Ja, ich fand es dahingehend interessant, weil ich immer schon im Vorfeld wusste, welches das nächste Puzzleteil ist. Oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Also ich habe zwischendurch auch geguckt, es gab auch keinen Solver dafür. Man konnte es nicht vorher lösen. Nee. Wir reden natürlich um das große Mysterium um Zweiraumbully. Zweiraumbully, genau. Mit einer 2 als Zahl und dahinter Raumbully, genau. Zusammengeschrieben. der neue Reviewer hier im Norden. Und die haben eine eigene Seite. Genau, die haben halt auf ihrem Blog quasi veröffentlicht in, weiß ich nicht, so alle 3, 4, 5 Tage einen Hinweis, ein Puzzlestück. Und mit dem Hinweis, der eine lebt schon länger im Norden, der andere hat im Süden mal gepinkelt. Ne? Ja, und, ja. Es gab immer so Hinweise, wo eventuell Insider drauf kommen können, wer es ist. Aber im Endeffekt haben sie es dann... Ach, nicht nur Insider. Ich hätte halt auch drauf kommen können, schon bei dem Namen Zweiraumbulli. Und ich weiß auch, dass er die Reviewer da gut kennt. Aber ich fand es jetzt auch nicht so. Ich habe gedacht, ja, warte ab, irgendwann steht's da und dann ist gut. Ja, genau. Ich hätte auch mal einen Reviewer fragen können vorher, aber ich fand es jetzt auch nicht so wichtig. Ich war ein bisschen überrascht, dass die beiden das sehen. Hätte ich nicht gedacht, dass die Reviewer wären. Aber, mein Gott, warum nicht? Also ich kenne sie irgendwie nur so von den sozialen Netzwerken. Persönlich kenne ich sie nicht. Ja, ich kenne ihn. Sie habe ich mal, glaube ich, einmal gesehen oder zweimal. Aber ihn kenne ich. Wir haben uns ein paar Mal gesehen. Wir waren auch schon auf der Nordseetaufe unterwegs. Ich glaube, sie haben da keinen Falschen mit ihm genommen. Der ist ein ruhiger, ausgeglichener Typ. Den kann ich mir als Reviewer gut vorstellen. Also Ulf ist ein relativ ruhiger. Ja, also was man so von den beiden liest, ist sowieso immer sehr bodenständig und so. Ja. Von daher glaube ich schon, dass das sehr angenehme Kollegen sind, mit denen man auch durchaus vielleicht auch mal aneinander geraten kann. Das ist halt in unserem Hobby manchmal so, dass einer sich da durchsetzen muss. Aber ich glaube, mit denen kann man vernünftig reden. Ne? Ich habe ihn nur entfolgt, weil ich das mit der Impfgeschichte mittlerweile konsequent so mache. Mhm. Ich finde das immer noch und ich werde das auch dabei bleiben. Die meisten stelle ich einfach auf stumm, wenn sie anfangen, hier überall zu posten, wann sie geimpft wurden, weil ich das immer noch echt nicht gut finde. Es gibt immer noch 60% der Menschen sind nicht geimpft. Die warten da drauf. Und das hat auch nichts mit Neid zu tun. Das muss ich vielleicht mal dazu sagen. Die meisten sagen mal, ja, freu dich doch mit, muss man ja nicht neidisch sein. Nee, darum geht das gar nicht. Es ist ja nicht so, dass sich einer ein Auto kauft und das jetzt raushaut. Würde ich auch sagen, gönne ich ihm doch. Sondern hier geht's echt um die Gesundheit. Hier geht's mal überspitzt gesagt ums eigene Leben und alle würden gerne geimpft werden und sich jetzt hinzustellen in so Zeiten, wo das alle so seit einem Jahr echt unter Druck stehen und sich dann hinzustellen und sagen, oh hier, ich hab gekriegt und so. Ja, und die anderen 60% stehen da und sagen, danke, ich hab's immer noch nicht. Man redet aber von Neid. Nee, Neid wäre ja, wenn ich irgendjemandem etwas missgönnen würde. Ich missgönne überhaupt niemandem irgendwas. Nur ich fange an, mich zu ärgern, dass ich nicht mein Leben geschützt bekomme. Und das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Ich habe das hier zu Hause auch, direkt live quasi, dass es dann jemand gibt, der sagt, ey, mich kotzt das so an, ich würde mich ja gerne irgendwo auch mal nur allein schon anmelden. Ne? Und einfach sagen, ich möchte dann ab Juli oder so geimpft werden. Genau. Selbst das geht nicht. Und das führt ganz klar hier auch zu Frust. Das Thema Impfen kannst du hier im Hause teilweise im Moment gar nicht mehr ansprechen, weil das wirklich Reizthema ist. Und ja, natürlich. Man ist ja unter einem enormen Druck seit langer Zeit. Und deswegen finde ich es in diesem einen Fall, diesem speziellen Fall, nicht grundsätzlich, sondern in diesem speziellen Fall, fände ich es wesentlich empathischer, seinen Mund zu halten. Egal, wie viel die Spritze man gerade gekriegt hat. Ja, und deswegen haue ich die Leute auf stumm. Und in diesem Fall, Ulf, musste noch mal einen hinterherjagen mit so einem Retweet, wo einer schrieb, nö, kann man doch gönnen. Ja, und dann tut's mir leid, dann entfolge ich. Das ist dann gar nicht, dass ich böse wäre oder sauer auf ihn, sondern dann sage ich, nee, sorry, aber dann bist du einfach einer, der Sachen raushaut, die ich nicht lesen möchte. Punkt. Ja. Also, wie gesagt, nicht in dem Sinne, ganz schlimmer Typ, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich mag den, wir sind immer gut ausgekommen, aber sowas will ich einfach nicht lesen. Und auch, obwohl ich das Glück hatte jetzt auch tatsächlich mittlerweile, dass das mit der Impfung geklappt hat. Nein, deswegen bin ich immer noch dagegen, das rauszuhauen. Also ja, ich erwähne es mal, wenn mich einer fragt, natürlich sage ich es auch, aber da jetzt mit rumzulaufen, mir das also am besten noch auf die Stirn zu tätowieren und durch ein Aldi zu laufen, nein. Genau, das ist der Punkt. Und es ist auch schön, dass es mittlerweile Fahrt aufnimmt und viele so langsam jetzt nach und nach die Chance bekommen, auf verschiedenen Wegen das zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz denke ich halt auch immer, so langsam, also mich nervt es langsam auch echt an. Ne? Du kannst ja schon manche Kanäle gar nicht mehr lesen, weil das nur noch darum geht, wo ich denke, oh Leute, ey, lasst es doch einfach jetzt, ist gut. Also wie gesagt, ganz wichtig ist mir nur nichts gegen Ulf, sondern das war jetzt der erste Leidtragende mehr oder weniger durch, sondern das ist bei mir eine Prinzipiensache. Also ich verbiete überhaupt keinem irgendwas oder so, sondern ich sage einfach nur mal, denkt einfach mal drüber nach, wie ihr das empfinden würdet, wenn ihr eben nicht geimpft werdet. Und jetzt jeden Tag lest ihr von 5 Leuten auf Twitter, Facebook und egal wo ihr aufmacht, ich habe auch mal eine Spritze und ihr kräbt sie noch nicht. Dann stellt euch mal vor, wie das so für euch ist. Also, Ob das so schön ist? Ich weiß es nicht so richtig. Ja, also das, so sehe ich das auch. Und deswegen habe ich auch vieles mittlerweile bei meinem Kanal auf stumm geschaltet und das wird auch wieder vielleicht irgendwann wieder entstummt. Ja. Aber im Moment geht es mir einfach dann, es regt mich mehr auf, als dass es mir Freude macht, sowas zu lesen. Ja, und deswegen, ja, so geht es mir das, auch. Wir kriegen ja gerade nochmal den Tipp von 7MID2 rein. Da kam nämlich heute ein neuer Cache raus, wo ich heute dachte, ey, kannst du demnächst mal hin? Ist nicht weit weg von zu Hause, 7 Kilometer oder so, Luftlinie. Ja, schon gleich nach dem Publish deaktiviert. Moment, sowas gibt's wirklich? Ich bin viel faszinierter eben im Chat. Schön sind auch Profilbilder mit Texthinweis. Ich bin geimpft und du? Fragezeichen. Das gibt's. Ernsthaft? Bei Facebook oder wo ist das? Ich glaube, den würde ich in die Fresse hauen, wenn ich den sehe. Ja. Ehrlich, also da hört es dann immer mal komplett auf. Also das ist ja, das ist doch geistesgestört schon. Also noch unempathischer geht's, noch asozialer geht's wirklich nicht mehr dann. Also das ist, boah, das schüttelt's mich. Das, da will ich auf den Gedanken, wenn ich mir komme, sowas. Ja, und weil es, das ist auf so vielen Ebenen, ist das einfach, ja, das denkt, ja, es zieht auf Impfgegner ab. Das nee, kannst das du dann ist, raushauen. Das ist und bleibt asozial dumm. Das könntest du maximal raushauen im Herbst, wenn jeder auch die Chance hatte, sich was geben zu lassen. Ja. Aber jetzt in der Zeit, wo viele eigentlich wollen, aber nicht können, dürfen, ja. Es ist... Also unfassbar, das ist so unempathisch. Also ich weiß auch nicht. Also und wenn er nachfragt, warum gleich mal nochmals ja, reinhaut. Wirklich. Ja, genau so ist es. Ich meine, wenn wir dabei sind, eins würde ich muss mal zwei Sachen, kann ich mal raten, was ich auch gehört habe nur, für die es jetzt immer noch nicht geschafft haben, klar, Frauenarzt fragen, so dämlich das klingt. Die kriegen wohl auch was und Frauen wollen meistens AstraZeneca nicht haben und dadurch sind die Chancen wohl tatsächlich gar nicht so schlecht, als Mann beim Frauenarzt unter Umständen geimpft zu werden. Also nur mal so als Tipp. Und das Zweite, geht zu eurem Arzt und fragt ihn einfach mal, wie es denn so aussieht grob. Nicht jeden Tag und nicht unbedingt immer anrufen, aber einfach mal so nachfragen. Ich habe wirklich das Glück gehabt, dass mein Arzt mehr oder weniger sagte, wieso, er versucht gerade einen 10er-Pack für AstraZeneca zusammenzukriegen und keiner will das haben. So, wenn es einem wirklich wichtig ist, nimmt man auch das. Also man muss im Moment halt fragen, anders geht's nicht. Aufs Impfzentrum würde ich mich nicht verlassen. Nee, ich denke auch, also ich habe auch so den Tipp mal, das habe ich auch durch Zufall erfahren, dass es, wir haben uns hier zu Hause immer darüber aufgeregt, dass es zum Beispiel, es gibt ja diese Impfbrücke, ne? Dass du zum Beispiel einen Anruf kriegst, wenn noch ein Impfstoff über ist und heißt, Viertelstunde Zeit, kommen Sie bitte her. So. Und dass es hier tatsächlich auch im Ort Ärzte gibt, die ganz klar intern so eine Liste führen. Ja. Wenn du halt anrufst und fragst, gibt es bei euch eine Liste? Ich möchte mich einfach raufsetzen, wenn ihr was habt. Ich könnte ja dann auch da sein, ne? Ja. Und dann wirst du halt raufgesetzt, aber auch nur, wenn du nachfragst. Also frag bei eurem Hausarzt einfach mal nach. Sag mal, ich würde mich gerne eintragen lassen, ich möchte mich impfen lassen. Dann kann das sein, dass er sagt, ich habe hier eine Liste. Also wenn wir abends noch was überhaben, würde ich dich anrufen, ne? So. Und dann mach das einfach mal. Das habe ich nämlich im Nachhinein gehört, dass es gab bei uns hier einige Ärzte, wir haben, weiß ich, sag mal 10 Hausärzte und ich habe von fast der Hälfte gehört, dass die solche Listen haben, ne? Aber ja, nur wenn man nachfragt. Es ist auch spannend, die Graf Zahl schreibt gerade, sogar beim Augenarzt geimpft worden, also es lohnt sich auch da tatsächlich zu fragen. Tintenklecks hat auch gesagt, beim Hausarzt haben sie gesagt, sie sollen sich die Nummer aufschreiben. Also so hatte ich das auch gemacht. Und bei mir kam keine Antwort und irgendwann jetzt, letzte Woche war ich krank, da ging es mir wirklich nicht gut, bin ich zum Arzt gegangen und habe einfach nur mal gefragt, die waren da sowieso schon alle genervt, weil jeder natürlich fragt und ich habe gesagt, pass auf, ich will gar nicht wissen, wann ich dran bin, sondern ich will nur wissen, haben sie mich auf diese Liste eingetragen, weil ich sehr früh angerufen hatte, als das losging schon. Und die sagte, jupp, sie stehen da mit BioNTech drauf. Und dann habe ich gesagt, wieso BioNTech? Von mir aus können sie mir so ein Sputnik 5, das hinten vom Wagen gefallen ist. Ist mir völlig egal. Und sie sagte, wieso AstraZeneca auch? Ich sage, ja, davon versuchen wir gerade 10 Leute vollzukriegen. Also es lohnt sich einfach nachzufragen. Ja, kann ich echt nur raten. In dieser Lage, in der wir jetzt sind, ist es einfach Aktionismus gefragt. Ja. Ne? Es scheint auch tatsächlich mehr da zu sein, als sie erzählen. Sonst ich bin innerhalb von 3 Tagen dann rangekommen. Also so schlecht sieht das wohl gar nicht aus. Lasst euch da auch nicht zu sehr von der Zeitung und so ins Boxhorn jagen. Und wenn ihr denn es doch noch schafft und das Glück habt, dran zu kommen, ne, dann postet es nicht. Nee, und am besten postet auf Facebook gar nichts mehr. Ja. Okay. Am besten nur ein schwarzes Profilbild noch oder so. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das ist, ja. Ein paar Tipps konnten wir hoffentlich wenigstens verteilen. Genau, wir genau. Drücken jedem die Daumen. Also, nochmal, ich missgönne das auch niemandem, ganz im Gegenteil. Ich gönne das wirklich jedem, weil ich kann das gut verstehen. Das ist einfach scheiße, dass man da so lange drauf warten musste und. Aber man muss es halt nicht jetzt immer rausposaunen. Das kann man immer noch tun, wenn alle hin können. Dann kann man das so machen. Hm? Ja, aber dann ist das ja uncool, weil wenn alle können, dann bin ich ja kein Premium mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kann alle enttäuschen. Ihr braucht gar nicht hingehen. Ich habe noch kein 5G-Empfang über den Arm. Ne? Ja, aber vielleicht. Also alles gelogen. Noch, ne? Vielleicht kriegst du noch. Ja, wobei ich gestehen muss, also ich lache. Ich bin tatsächlich einen Tag komplett aus dem Verkehr gewesen. Also samt Fieber und allem drum und dran. Also war schon zu merken. Aber ja, genug Corona. Wir wollen schlechte Stimmung verbreiten. Das ist Corona noch fast viel zu gut für unseren Podcast hier. Genau, das stimmt. Nein, wir kommen ja auch langsam zum Ende. Wir sind ja auch mit den 90 Minuten schon fast wieder dran. Wort zum Sonntag kommt sozusagen, passt jetzt gerade gut dazu. Wir haben einen Log genannt bekommen von Sabbelwasser für den Cache DNF. Also nicht von Sabbelwasser genannt bekommen, sondern Sabbelwasser hat den Log verfasst. Ne? Ja, genau. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie der Cache speziell. Das ist jetzt zwar GC9AAGR, der Cache heißt DNF. Ist aber gar nicht so wesentlich. Das ist wohl, den haben wir nur als Beispiel genommen. Es ist wohl jetzt in Bayern üblich, dass da ein Wort zum Sonntag zukommt, das lautet: Liebe Geocacher innen und außen, behaltet bitte im Fokus. Die Pandemie ist immer noch in deutlichem Ausmaß präsent. Daher unsere Bitte, gefährdet bitte weiterhin nicht euch oder eure Mitmenschen mit unserem tollen Hobby. Informiert euch über regionale, lokale Vorgaben und haltet diese ein. Verzichtet auf FTF-Runs, verzichtet auf Rudelcachen, trefft die Auswahl eurer nächsten Geocaching-Ziele bewusst und mit Blick darauf, wie überlaufen die Spots vermutlich sein werden. Wählt den zeitlichen Rahmen eures Besuchs mit Bedacht. Wir wünschen euch viel Spaß, euer bayerisches Reviewer-Team. Erst habe ich gedacht, oh mein Gott, ist das nicht zu viel des Guten. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich ist das die richtige Maßnahme. Nicht Publish-Stop und diesen ganzen Müll, sondern so ein Satz dazu. Finde ich richtig passend. Ja, das finde ich auch. Und das ist ja auch das, was wir von vornherein schon das ganze Jahr über gesagt haben. Ne? Dass, ja. Man muss da auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und das ja, so finde ich es echt gut. Genau, ganz klar gemacht. Und ich glaube auch, dass man da auf die Vernunft der Leute auch setzen kann. Ein paar, die das nicht können, gibt es halt immer. Dann ja, aber die halt auch, dass man die Fresse halten soll. Ja. Ja. Guck mal, Tintenkleck schreibt doch gerade, steht seit Beginn der neuen Publish-Phase unter jedem neuen Cache. Ja, das finde ich auch völlig, das finde ich angemessen. Das, da kann man mit leben. Aber es steht ja leider nicht, das finde ich fast ein bisschen schade. Du kriegst ja dann nur eine Mail, wenn er gepublished wird in deinem Umkreis. Aber in dieser Publish, da steht's ja nicht drin. Guck mal, die Note ist jetzt ja auch einen Tag vorher gesetzt worden, ne? Wäre natürlich schön, wenn es auch ja, Publish-Mail okay, nochmal direkt ja. drin stehen würde, ne? Aber das werden sie bei Groundspeak nicht durchgesetzt bekommen haben, vermutlich. Nee, das ist ja Automatismus wahrscheinlich, ne? Ja, das denke ich mal. Gefährdet bitte nicht. Als würde man sonst gefährden. Naja, im Endeffekt ja, ist es ja so, keiner weiß, ob er gefährdet, ja, gefährder also, ist, ne? Ja, kann man, ja, aber, also, ja, ich finde es angemessen. Also kann man so lassen. Ich finde auch. Da haben sie was Gutes verfasst, was einen zumindest mal einmal kurz darüber nachdenken lässt, ob man da jetzt gerade hinfahren muss oder vielleicht einmal einen Tag wartet. Ne? Mhm. Von daher kann man das natürlich so machen oder man kann natürlich auch Schilder installieren. Warte mal ganz kurz, was schreibt Roja gerade? Und bei Facebook hat gerade jemand wieder für eine 24-Stunden-Deutschland-Tour ein oder mehrere Cacher gesucht. Weiß nicht mehr, ob einen oder mehr. Das ist auch was, wo ich immer denke, kann man machen? Kann ich ja sogar alles nachvollziehen. Aber haltet doch die Fresse. Wir leben in Greta-Zeiten und dazu noch eine Pandemie und dann müsst ihr einfach Schnauze halten und das irgendwie auf mich mal rumfragen im Bekannten, aber nicht so. Naja. Ja, aber mit Schnauze halten ist oftmals schwierig. Ja. Gerade ist, wenn man dann so cool ist und in 24 Stunden einmal um die Welt fährt. Ne? Wir sind wirklich so eine Gepöbelgesellschaft geworden. Alle müssen alles raushauen, habe ich das Gefühl. wenn sie Blasen auf dem Spargel haben, werden davon auch noch Bilder verteilt, echt. Das ist unfassbar, echt. Ich kann das echt nicht glauben, ey. Das ist das passende Pendant zu Blumenkohl an der Rosette, weißt du? Ja, also, willkommen im Gemüsepodcast. Ja. Das ist einfach echt unfassbar. Ich kann das manchmal alles nicht glauben. Ah ja. Herrlich. Ja, Schilder. Genau, man kann seinen Spargel auch auf dem Schild drucken. Das ist auf dem Spargel, das ist, den muss ich mir merken, das ist gut. K.S. Michael Link hat gepostet. Jetzt, wer ihn nicht kennt, K.S. Michael casht auch schon seit 2001. Ich glaube, der war schon fast vor mir dran. Das ist übrigens einer, der bei der CT jetzt Autor ist. Der hat geschrieben, auf einem Schild des Jagdverband DJV im Deister wird für Rücksicht in vielerlei Hinsicht geworben, auch beim Geocaching. Das Schild ist insgesamt ein Musterbeispiel, wie man gelungen und ohne Schaum vom Mund sein Anliegen kommuniziert. Und es ist so ein Schild mit einer Dose, Official Geocache, so ein Foto praktisch abgebildet und darunter steht, oder daneben steht, Schatzsuche im Wald. In der Dämmerung suchen viele Tiere nach Futter und wechseln zwischen Wohn- und Esszimmer hin und her. Gönnen Sie ihnen die Morgen- und Abendstunden. Auch nachts brauchen Tiere Ruhe. Bitte keine gute Zeit also für Schatzsuche im Wald. Das muss ich auch sagen. Also mal wirklich so ein ganz beruhigtes Schild. Und das ist ja eigentlich auch so ein Grundsatzproblem, wo man immer sagt, und das wird ja hier auch dann drauf erwähnt, muss man tatsächlich Nachtcache im Wald, ist das wirklich gut? Ne? Also ja, wie gesagt, das habe ich schon echt 2005 gedacht, als ich die ersten gemacht habe. Es war immer toll und es hat immer Spaß gemacht, aber es war immer komisch, weil du ja doch immer wieder Tieraugen dann siehst und so. Also ja. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Da können wir, glaube ich, 3 Stunden Überlänge ja. Allein zu dem Thema ja. Produzieren. Da würde ich aber tatsächlich da würde mich mal interessieren, ob es einen Hörer gibt, der bei uns Geocacher ist und Jäger, was der zu Nachtcaches sagt. Da kann er mal einen Blogbeitrag dazu schreiben. Stimmt. Mal so eine fachliche Sicht dazu. Wir müssen ja auch ein bisschen Werbung machen. Also Blogbeiträge immer gerne. Also wirklich, ja. Der könnte ja auch anderen was Gutes tun. Tünnis, ja, aber der ist so faul zum Schreiben. Der macht ja einen Podcast. Außerdem macht er doch jetzt was anderes. Er hat sich doch auch als Reviewer zurückgezogen und so. No. Aber das ist das, was Graf Zahl sagt, was ich ja auch immer sage. 2005 waren es eben 10 Cacher im halben Jahr und heute 10 Busse am Wochenende. Stimmt. Und das ist wirklich genau der Punkt. Also das habe ich ja auch immer gesagt. Aber da ist auch die Frage, also ich sehe es ja auch immer so, wenn ich so auf die Karte gucke, auch die Nachtcaches, ne? Wenn ich so vor, ich sag mal so 6, 7, 8 Jahren, da gab es ja richtig viele Nachtcaches noch, ne? Das hat ja auch extrem nachgelassen, ne? Mika schreibt gerade TJ. Der TJ ist ja, der weiß ja, der fährt ja jetzt immer mit irgendwelchen Fischkuttern durch. Also, ich weiß nicht, ob er noch bei uns ist. Der twittert so wie manche Locken mit 3 Punkten. Das geht ja. Also, naja, bitte. Ja, dann haben wir noch ein Schild, nicht einmal aufgehängten Zettel. Den hat der Rucksackabenteuer-Autor veröffentlicht in Geocaching Highlights. Also Facebook-Gruppe Geocaching Highlights. Genau, der hat auch nochmal ein paar kuriose Sachen beim Geocachen gesucht und so der hat auch ein Bild gefunden. Da stand Geocaching ist auf der anderen Straßenseite. Ja, fand ich zu cool. Auseinandergeschrieben. Geocaching ist auf der anderen Straßenseite. Aber immerhin, der Rest ist richtig geschrieben, ist nur die Geocaching ist etwas eigenwillig geschrieben. Und ein letztes Schild haben wir noch, von der Stadt aufgehängt. Achtung, der Geocaching-Schatz befindet sich außerhalb des eingezäunten Bereichs. Das oder wenn es die Stadt war und nicht die Standortverwaltung. Ne? Ja, aber auch pragmatisch, ne? Fand ich, hat mir gefallen. Ja, ja. Ja, aber tatsächlich würde ich auch mal, also kuriose Sachen beim Cachen passieren ja mal. Haut mal raus. Ne? Huja schreibt gerade, ich tippe zu langsam, wenn mein Kommentar fertig ist, seid ihr beim nächsten Thema. Da muss ich Spracherkennung nutzen. Ne? Ob das jetzt aber besser ist, weiß ich nicht um die Uhrzeit. Das ist auch immer so eine Sache. Ja, das stimmt. Und wenn man jetzt schon 1, 2 drin hat. Dann kommt noch die Zahlen. Das haben wir ja nochmal von Graf Zahl bekommen. Das fand ich ja doch irgendwie spannend. Für Kap Verde ist ja wohl auch ein Icon gekommen. Neues Souvenir, ne? Jetzt muss ich, ja, ne, klar, Souvenir. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Kap Verden? Das ist Kap Verde oder Verden, heißt es doch, oder nicht? Die das Kap doch, Verden, glaube ich, ne? Ja, das sind doch die, ist eine, das sind doch afrikanische Inseln, ne? Ist eine Inselgruppe, ne? Ja, die hatten wir nämlich mal geguckt, als die, das sagt uns das Reisebüro noch, oh, das ist der kommende Geheimtipp. Damals war noch wenig los. Und als wir hörten Wüste und Afrika und heiß, hatte sich das erledigt bei uns. Kap Verde. Genau. Insel des grünen Vorgebirges ist eine afrikanische Inselstadt, bestehend aus den kapverdischen Inseln. Also es, Kap Verde ist tatsächlich das Land, aber die Kapverden wahrscheinlich dann die Inselgruppe. Oh Gott. Auf jeden Fall gibt es Fakten zum zum neuen Souvenir. Frisch aus Grafzahl 75 GC Project Arbeit. Es gibt 4380 Cacher, die dort einen oder mehrere Geocache gefunden haben. 3.833 davon nur ein Pfund. 1.145 Cacher waren aus Deutschland dort. Das ist echt schon wieder ein Viertel davon. 931 davon nur mit einem Pfund. 26,1% aller Cacher kamen aus Deutschland. Es gibt aktuell 63 aktive Caches, davon 21 Earth-Caches. 9 Cacher aus Deutschland haben dort ein Event veranstaltet. Insgesamt 65 deutsche Cacher haben dort einmal ein Event besucht. Es gibt nur 158 Cacher aus aller Welt, die nur ein Event besucht haben. 3,6% und sonst nix. Erstaunlich wenig. Allerdings davon 59 aus Deutschland. Was für eine wirre Zusammenstellung. 35,75%. Die verbliebenen 6 Cacher haben neben dem Event noch eine zweite Dose gefunden. Ich kann mich entsinnen, wir haben uns damals auch da angeguckt. Wir hatten überlegt, einen Earth Cache zu machen. Als es dann da stand, dass man da in der Wüste für übernachten muss und viel Wasser mitnehmen soll, so habe ich gedacht, ach lass mal, ich glaube, das ist nicht so unser Land. Ja, da gibt es ja tatsächlich eine Insel, die besteht ja komplett nur aus Earth Caches. Das ist ja auch cool. Ja, aber du hast da auch, also ich kann mich dunkel erinnern, wie gesagt, wir haben damals mal im Reisebüro was gesucht, da hatten die uns das vorgeschlagen und haben uns das dann erst angeguckt. Das ist echt, das ist Wüstenland da. Also das ist wirklich nur, wenn du willst ans Meer garantiert trocken und warm haben. Dann bist du da richtig. Sonst ist das, glaube ich. Ja, ich wollte sagen, das ist aber auch, ist ja auch ziemlich Höhe. Ja, ja, ist ja Äquator, ne? Ja, ja, da, das, da, schon, also das ist schon derbe da. Also das, da musst du schon sagen, hier war es mir die letzten Jahre zu nass im Sommer. Ich gehe lieber dahin. Genau, also das, nee, also das ist wirklich was für Hardcore-Badeurlaub so. Und ich habe da keine Lust, durch die Wüste zu laufen. Also da hört es dann bei mir auch langsam auf. Ja. Also das zum Thema Statistik, ne? Wenn ihr noch eine persönliche Statistik über irgendeine Region, eine verlassene Region in Europa braucht, meldet euch bei Grafzahl. Ja, der hat alles. Der macht einen Zahlenwirrwarr draus. Ne? Die Hälfte spult jetzt gerade den Podcast zurück, um das nochmal zu um das erstmal auf die Latte zu kriegen. Ich muss das aber auch tatsächlich ein paar Mal lesen und habe gedacht, ey, Graf, wo? Wie kommt man darauf, das auszuwerten, ne? Genau. Ja. Wo, was, wie und warum? Ne? Und wenn ja, wie viele? Ja, man fragt sich auch manchmal, ob er abends eigentlich alleine raus darf. Ja, ob das jetzt alles immer so eine gute Idee war mit der Ausgangssperre. Ja, das letzte Thema. Spaß beiseite, vielen Dank für solche Ausführungen. Ja. Das ist wirklich mal interessant, was man so rausziehen kann an Zahlen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also keine Frage. Den letzten lassen wir wieder fürs nächste Mal. Genau. Wir haben ja jetzt die 90 Minuten gut rum, also 22.22 Uhr ist ja auch eine nette Zeit. Jetzt. Das ist eine gute Zeit, ja. Aber jetzt komisch, ne? Also wir, also zweieinhalb ist auch immer so die gute Zeit, die wir hinkriegen, ne? Ja, das stimmt. Irgendwie automatisch, ne? Das liegt auch immer nur daran, dass ich im Moment keine Cash-Tipps habe, weil ich immer nur Scheiße suche. Ja, wir haben auch keine normalen, doch den einen normalen Tipp hatten wir ja schon abgearbeitet. War auch nicht so viel diesmal. Auch bei mir war es nur ein Cash, obwohl ich eigentlich viel los war, aber irgendwie ergab sich nicht so wirklich was Besonderes. Also muss ich sagen, war. Ich war auch nicht, ich habe heute gesehen, ich habe tatsächlich diesen Monat schon relativ viele Caches gefunden, fast 70. Und es war halt nichts Besonderes dabei. Alles normale, vernünftige Dosen, aber halt nichts, wo ich sagen würde, das könntest du mal empfehlen. Ne? Von daher. Jetzt frage ich mich gerade, ich habe aufgeschrieben, in dessen Hose für Planung hat. Ach, jetzt weiß ich erst wieder, wo der ist. Aha, ich habe mir echt überlegt, warum ich den überhaupt aufgenommen habe. Das ist der Cache GC80FP1. Bravursi Geheck. ein Mystery. Den habe ich natürlich also fast selber gelöst. Ist bei dem Oder nicht schlimm, den kenne ich lang genug, der glaube ich weiß das. Und der hat einen wirklich, das ist ein wirklich sehr schöner Cash. Augenblick, ich muss mal eben hier, wieso kommt jetzt von Stellingern Smiley drunter? Also das ist ich ja weiß auch nicht, wie der jetzt da ja, so. Das ist, ne. Mensch, ich habe immerhin, ich habe eigentlich nicht mal das Rätsel gelesen, ich gebe es zu. Der ist von Bullwinkel, ne? Nee, Stefan Ehr? Ach so, nee, ist aber, das ist aber Bullwinkel, ja. Ist von Bullwinkel. Zum Rätsel kann ich eh nichts sagen. aber der Final ist großartig. Also, wer, er sieht mal, 232 Favoriten, bei wie viel Funde hat er denn? 325. Ja, das ist kein schlechter Schnitt, würde ich mal sagen. Ja, 74%, das ist. Und wie lange liegt der da schon? Seit 2018. Ja. Ist einfach ein tolles Bauwerk. Also man muss nicht allzu viel das so ähnlich wie beim Technologist. Ohne viel Gehampel, aber trotzdem vor Ort geiles Teil. Das ist ja bei Bullwinkel-Caches durchaus öfters so. Ja. Dass die durchaus einfach überzeugen. Die Caches sind manchmal auch nicht mal wild gebastelt gewesen, sondern einfach geil. Ne? Ja, hat er immer eine Idee. Ja. Ein Händchen dafür, ja. Manche können es halt. Ne? Ja. Er kann es. Er gehört eindeutig dazu. Ja, dann haben wir es, ne? Dann sieht das so aus, als wenn wir die 90 Minuten jetzt gerade mal wieder vollgekriegt haben. Ja, das muss auch reichen dann. Und das ist immer wieder erstaunlich, Leute. Ich bin da mal sehr begeistert. Wir haben immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Zuhörer und Filia Noctis. Ich kann's, Filia Noctis. Wo ist denn der Rest geblieben? Waren wir heute nicht so gut? Ja, aber ich finde, also, ne, Leute, dafür, dass wir jetzt langsam wieder Richtung Sommer kommen und es auch mal draußen vielleicht mal ein bisschen besser wird. Echt hier nicht. Heute war wirklich schlimm. Nee, heute bis nachmittags so um 2, 3 war hier auch Kacke. Und dann war scheiße. Nee. Ja. Danach wurde es trocken, jetzt kam zwischen die Sonne raus, aber jetzt soll es ja jeden Tag, also es soll trocken bleiben und jeden Tag ein bisschen wärmer werden. Echt? Nee, ich wurde hier verarscht. Also ich bin heute Morgen 2 Stunden cachen gewesen, dann war ich so durch, dass ich echt keine Lust mehr hatte. Selbst meine Regenjacke ist durch gewesen. Und dann wollte ich eigentlich noch Rasen mähen. Und immer wenn ich rausgehe, gucke ich hier oben aufs Dach, sehe ich, oh, ist trocken, Mensch, denke ich, kannst ja jetzt raus. Ne? Auf der Dachpfanne sieht man das mal ganz gut. Und dann gehe ich raus und bin noch nicht richtig im Carport oder macht schon wieder klack, klack, klack, klack, klack, fängt schon wieder an zu regnen. Ey. Ich hatte die Fresse irgendwann so dicke. Ich glaube, ich bin 85 Mal die Treppe hoch und runter gelaufen. Ich hab heute den Stellinger auf Twitter gesehen und habe gedacht, na gut, Cash-Erwartung bei dem Wetter, er tat mir echt ein bisschen leid, weil ich bin auch komplett durch. Ne? Ja, also heute war echt, das war lange nicht so schlimm. Ich hoffe, morgen soll es ja angeblich bis Mittag besser sein. Das heißt, trotz Podcast muss ich morgen also irgendwie früh aus dem Bett, entweder mit dem Fahrrad los oder mit dem Auto, ich weiß noch nicht genau, muss ich mal gucken. Ja, wie gesagt, es soll also wirklich besser werden. Alle Wetterfrösche sagen ja, die man so kennt im Radio, und es soll tatsächlich stabiler werden und endlich mal ein bisschen eher sommerlich. Und darauf freue ich mich. Noch mehr Zecken an den Beinen. Juhu. Ja, ist mega. Ich habe noch nicht eine gehabt dieses Jahr. Mittlerweile wäre ich fast froh, wenn ich mal eine kriegen würde. Wäre das Wetter wenigstens einigermaßen. Aber naja, mal gucken. Nein, ich hatte tatsächlich wirklich gleich das Glück, zweimal innerhalb von 3 Tagen oder so, da hatte ich die Fresse dicke, aber so richtig. Bei der einen muss ich sagen, das war Sonntag. Sonntag? War ich Sonntag? Genau, Montag waren wir auf Fehmarn. Sonntag mit der Jetussi unterwegs. Und ich will die ins Auto setzen und sehe auf ihrer hellen Hose was krabbeln. Denk so, oh geil. Ne? Ja, also gerade nochmal rechtzeitig erwischt, weg, will das Ding wegschnappen und die Zecke ist weg. Also ich hatte sie auf der Hand, habe geguckt, wo ist eine Zecke? Ja, abends habe ich sie gefunden. Ne? Wenigstens nicht bei ihr, sondern bei mir. Alles gut. Ne? Wie voll warst du denn eigentlich an der See? Also ich muss mal sagen, wir sind auf Fehmarn gewesen und auf der Rücktour sind wir dahin gefahren, wo wir immer hinfahren, eigentlich nach Grömitz. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Und in Grömitz sind wir tatsächlich auch, andersrum. Auf Fehmarn hatte ich wollte dem Hörer-Tipp das beste Eis auf Fehmarn essen. Ja. Bei Ratten. Ja, weiß ich. Ja, bei Ratten waren wir um 12, haben direkt vor der Haustür geparkt und festgestellt, sie machen erst um 1 auf. Er hat mich draußen gerade erst die Absperrung aufgebaut. Nachher wusste ich, warum. Da standen so viele Leute an, dass ich gesagt habe, Leute, es ist mir ziemlich egal, wo wir unser Eis essen, aber hier nicht, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. die standen um die Ecke rum. Ja, ja. Also, Fehmarn ging, also Fehmarn war halt aber auch morgens noch sehr windig, also da konntest du uns sind die Basecaps weggeflogen, ne? Ja. Und wir waren nachher in Grömitz und sind dann die ganze Promenade runtergegangen und da war es wirklich, es war gut voll. An der Hauptpromenade, wo dann so die Eisdielen sind, da war es dann noch ein bisschen voller, aber nicht zu, also du konntest Abstände einhalten, es war nicht zu voll. Und ich muss sagen, es haben sich alle gut dran gehalten. Also hast du auch überall gesehen, die Leute haben Abstand gehalten, es wurde nicht gedrängelt. Es war gefüllt, aber es war nicht voll. Ne? Und das fand ich durchaus, ich war überrascht. Ich hätte gedacht, es ist voller. Und ich sage, ey, man, lass uns bloß wieder abhauen hier. Wir sind immer sonst hinten da so ein bisschen Lenzter Strand, wo es leer ist. Ja. Da war es auch leer am Strand, da war wirklich nur eine Reihe belegt und immer so alle 5 Meter lag mal jemand mit der Decke oder noch nicht mal, ja 10 Meter. Also kann man aber zumindest hochfahren. Das ja, definitiv. Das Problem ist nur, dass die Autobahn da oben gerade gemacht wird. Die haben ab Timmendorf bis kurz vor Grömitz den Mittelstreifen umgefräst. Ja. Und auf der Hinfahrt habe ich schon gedacht, oh oh. Und auf der Rückfahrt war es auch so. Also da war irgendwie 13 Kilometer stehender Verkehr, klar, den ich umgehen wollte, indem wir den Kindern gesagt haben, komm, wir gehen mal zwischendurch was essen. Die hatten leider nur den Drive-In auf. Das war auch scheiße. Eine Riesenschlange. Die Rückfahrt war Katastrophe. Aber ansonsten war es gut. Also kann man tatsächlich Ostsee, kann man machen. Ja, ich meine, früher war es ja kein Problem. Wir hatten da oben ja eine Wohnung in Fehmarn. Also das war mal schön. Wir sind mal gerne hochgefahren. Ja. Na gut, wollen wir die jetzt aber nicht hier zu Tode noch zu Ende langweilen. Genau, jetzt, von irgendwelchen Reiseberichten, die kaum noch einer im Moment machen kann. Im Moment sind die alle müde, glaube ich. Genau, und reisen kann man im Moment auch nicht so. Naja, doch, kann man jetzt langsam wieder. Dann sagen wir jetzt erstmal Tschüss, würde ich sagen. Ne? Genau, wir sagen Tschüss bis ungefähr in 4 Wochen. Da machen wir nochmal das Terminliche machen wir dann im Nachgang nochmal. Ja, hier mache ich schon mal auf unserem Dem, mache ich schon mal beenden. Genau, und vielen Dank für euer Zuhören hier. Ne? Ja, alles klar, dann hören wir uns so in rund 4 Wochen wieder. Okay, ciao, ciao. Jo, ciao.